Damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 144. Test, Test, Test. Ja, da sind wir wieder. Wir wollten eigentlich das so machen wie bei so einem Musikstück von John Cage. Es gibt ja von John Cage dieses eine Stück, das heißt Stille. Kennst du diese Aktion, die letztes Jahr zu Weihnachten war? Diese Facebook-Aktion in England, wo man dann versucht, dass der Gewinner vom Englischen, wer wird der Superstar? Normalerweise wird das ja immer sozusagen der Weihnachts Nummer 1 und dann gab es das mit Rage Against the Machine. Ja. Und im letzten Jahr gab es eine Gruppe, die hat ein Stück von John Cage. Das ist ein klassischer Musiker, aber einigermaßen neu noch, also nicht so alt wie jetzt Mozart oder Beethoven. Und er hat teilweise recht ausgefallene Stücke gemacht. Unter anderem hat er ein Stück gemacht, das hieß Stille oder Silence oder so. Und da haben dann Leute eine Single zum Download gemacht. Und die ist dann auch ziemlich hoch in die Charts gekommen. Und das Stück ist 3 Minuten Stille. Ja, das ist top. Wenn man das im Konzert aufführt, ist das so, dass das Orchester dann da sitzt und einfach nichts tut. Das ist dann Stille. Auf CD ist es halt einfach Stille. Und das Interessante ist, dann habe ich dachte erst, das wäre ein April-Scherz. Und dann habe ich mal auf der Webseite von denen geguckt. Und dann habe ich mal auf dem Amazon UK geguckt. Und es gab tatsächlich das Stück Stille, auch als EP mit 5 Remixen. Aber das habe ich dann nicht ganz verstanden, weil bei den Remixen war teilweise dann tatsächlich Musik drauf, was ja dann nicht mehr still war. Und so wollten wir, so haben wir das Mikrofon auch, um den Kreis zu schließen, so haben wir das Mikrofon auch justiert. Heute machen wir mal 2 Stunden Stille. Das Problem am Mikro ist eigentlich, dass das irgendwie so ein bisschen alt ist und hier, ja alt nicht, aber es ist, wenn man das Mikro, das ist ja so ein Standmikro für den Tisch und wenn man das so hochpackt, das Mikro, dann geht das aber wieder runter. Und das Problem ist, Thomas spricht von etwas weiter oben als ich und da kann man sich nicht so leicht einigen, zumal Thomas an der einen Seite sitzt und ich an der anderen. Deshalb haben wir das jetzt in die Stille laufen. Und ich habe eine normale Körpergröße von 2,5 Meter und Mirko ist halt nur 1,12 Meter groß. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, die Fakten muss man schon benennen. Was haben wir denn heute auf dem Programm, Mirko? Wir wollten noch über deine Noten sprechen. Wir haben ja letzte Woche einen Wettbewerb gemacht und wir kommen zur Auflösung. Nein, Thomas, nimm das bitte einmal weg. Wir wollen das noch nicht auflösen. Das ist das Wichtige daran, Thomas. Aber in der Sendung heute am Ende wird es aufgelöst mit allen Noten von Mirko. Das Wichtige ist nämlich, und Thomas, du liest das jetzt bitte nicht vor, da muss ich das rausschneiden. Denn das Wichtige an diesem Gewinnspiel ist, das läuft noch bis zum 31. diesen Monats. Also ihr könnt alle noch eure Meinung dazu ins Kommentarfeld schreiben und am 31. abends um 20 Uhr oder so werde ich das dann mal auswerten und da dann die entsprechenden Dinge verschicken. Aber wir können ja schon mal kleine Hinweise geben. Ein wichtiger Hinweis wäre zum Beispiel, das Zeugnis ist nicht gut. Aber das haben wir beim letzten Mal auch schon ausführlich besprochen, oder? So, als Zeugnis soll jetzt aber gar nicht das Thema sein. Aber wir könnten zumindest einen Tipp geben, wie viele Fächer es gab, bei denen es eine Note gab. Das kannst du von mir aus machen, das ändert letztlich nicht wirklich viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Fächer gab es und die meisten davon haben keine gute Note. Oder sagen wir es anders, es gibt nur eigentlich zwei, drei Fächer mit akzeptablen Noten. So, Oma, jetzt darfst du aber noch mal was sagen. Bitte schön, die Herrschaften. Nachschub kommt. Ja, das ist doch gut. Das steht jetzt ganz schlecht. Nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Aber dann lese ich nochmal die Noten im Detail vor jetzt. Ja, das schneiden wir wieder raus, das ist ja gar kein Problem. Heute ist eine geschnittene Folge. Mirko schneidet sehr viel. Ich werde hier sehr stark zensiert. Ich komme mir so ein bisschen vor, als wenn ich in einer Diktatur leben würde. Welche Nummer haben wir denn heute eigentlich? 144, falls du nicht zugehört hast. Und worüber sprechen wir heute? Ja, wir werden jetzt mit Destination X anfangen. Ich habe mal keine Notizen gemacht, aber ich habe es geguckt. Ja, wie immer. Was, wie immer? Geguckt? Keine Notizen. Ich guck's immer. Was ist das denn? Was sind das denn für Sachen? Ich habe ja auch noch so ein schönes Buch liegen. Hm? Muss ich aber nicht unbedingt haben. Tja. Ich lese im Moment sowieso lieber die Bibel. Ja, das ist immer ein guter Ersatz. So, Destination X, auch vom 10.07.2011 aus den Universal Studios in Orlando, Florida. Da kann auch noch so ein Buch liegen. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich bin noch ein Stick mit schöner Musik, aber brauchst du nicht unbedingt. Kann man nichts machen. Vor allen Dingen das Album von The Horrors, das ist doch schon überraschend gut geworden. So, Jetzt brauchen wir ja noch einmal die ganzen Notizen. Hast du deine Brille auf? Weil ich merke, du hast Probleme beim Lesen. Das Ganze beginnt mit einem Singles-Match, dem Match, von dem ich eigentlich, auf das ich mich nicht wirklich gefreut habe, weil und das war sehr großartig gut. Vor. Ja, eben. Das war Samoa Joe gegen Kazarian. Genau. Und obwohl ich keine Notizen habe, daran kann ich mich gut erinnern, weil das war ein sehr, sehr gutes Match. Der eigentliche Grund ist, es steht hier groß auf meinem iPad. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen jetzt. Also, so groß steht es auch nicht. Also, ich kann es gut lesen. Ja, du musst auch nicht über Kopf vom Weiben gucken. Du guckst direkt drauf. So wäre es einfacher für mich. So, jetzt, wieso hast du die jetzt ausgestellt? Willst du die Notizen gar nicht verwenden? Da steht nur der Matchgewinner. Das kriege ich sogar noch selber hin. Ne, eigentlich auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt sogar gar keine Ahnung, wer gewonnen hat. Ich glaube, Samoa Joe. Ich glaube, Kazarian. Ja, es war ein sehr gutes Match. Es gab das Publikum in den Orlando Studios war ziemlich so gut wie noch nie zuvor. Habe ich noch nie mitbekommen. Es gab aber zum Beispiel dieses Boo und Yeah und dieses, das habe ich bei TNA noch nie gehört. Es gab viele Rufe und Chants und sowas. Aber leider nur am Anfang des Pay-Per-Views. Zum Ende hin wurde das Publikum schwächer. Ja. Speziell im letzten Match. Das ist aber generell bei jedem Pay-Per-View. Aber das liegt auch daran, dass das vorletzte Match so schlecht war. Jein. Aber bei diesem Match war das Publikum noch gut dabei. Das, ja, generell das kann ich ist bestätigen. Es so, dass bei Pay-Per-Views zum Ende hin das Publikum schlechter wird. Es sei denn, es ist ein Murder-Main-Event. Ne? Also bei diesem Ring of Honor Pay-Per-View, bei dem letzten, mit diesem Eddie Edwards gegen Davey Richards Match, das war ja schon 4 Stunden. Das war noch sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, in der Regel können wir da mal einen Krieg aufbauen. Reicht das erst? Ich bräuchte auch noch so eine Schüssel. Für mich reicht das. Und ich bräuchte noch so eine Schüssel. Nein. Gibt's nicht. Was? Ja, das ist ja ein Ding. Du müsstest das mal gemäß deiner diktatorischen Regeln rausschneiden jetzt. Ich glaube, das tue ich nicht. Dummerweise hat Thomas jetzt genau die Schüssel, die ich lieber hätte. Und Mirko hat die ich lieber hätte, aber aus Protest. Die kriegt er jetzt nicht. Aus Protest wird jetzt trotzdem nicht die Schüssel getauscht. Jetzt isst man einfach das, was man nicht so gerne isst. Ja, kann man mitmachen. Das Gute ist, mit dem, was ich esse, kaue ich nicht so laut und kann weiterhin gut sprechen. Was wiederum kein großer Gewinn ist. Gib mal einen von diesen Teilen, ja? Die sind ganz lecker. Ja. Ja, war ein sehr gutes Match, muss man sagen. Es gab auch direkt This is Awesome Chance. Das Publikum hat sich da teilweise auch eher selber bejubelt, muss man sagen, weil Zuschauer, die haben da schon sehr viel rausgemacht aus diesem Match. Und Samoa Joe war wirklich wieder gut, weil in den letzten Matches hat er ja irgendwie teilweise ein bisschen gelangweilten Eindruck gemacht. Aber diesmal war er ja richtig motiviert. Ja, Samoa Joe legt sich am Ende mit dem Referee an. Ich glaube, da gab es einen Two-Count, der knapp 3 war oder irgendwie sowas in der Richtung. Und Kazarian hat ihn dann einfach eingerollt zum erfolgreichen Pin. Klassisches Ende, aber fand ich sehr gut. Und das Publikum war sehr erbost, weil Joe war sehr beliebt bei dem Publikum. Und da gab es auch einige Rufe, die gesagt haben, dass das nicht das richtige Ende war. Und aus meiner Sicht war das auch nicht das richtige Ende. Und da hätte man Joe lieber gewinnen lassen müssen. Und wenn die das nicht vorher anders festgelegt haben und dann aber gemerkt haben, wie das Publikum so reagiert, dann hätte ich von TNA-Stelle aus dem Hintergrund dann dem Ringrichter Bescheid gesagt, dass er das Ende drehen und dass dann doch Samoa Joe gewinnt. Dann wäre die Stimmung nach dem ersten Match besser gewesen. Ist richtig, aber ich finde, solche Matches, die muss man auch nicht unbedingt immer nach Stimmung beenden. Beim Opener finde ich das schon nicht verkehrt, wenn man das Publikum dann gleich richtig drin hat. Stimmt auch wieder. So, ich weiß aber gar nicht mal, was das nächste Match dann war. Nee, erstmal solltest du deine Sternenwertung loswerden. Ach so, ich würde dem... Ich tendiere zwischen 3,5 und 3,75. Ich würde dem mal 3,5 geben. Ich habe dem 3,75 gegeben. Sind wir ziemlich dicht beieinander. Das nächste Match war die Open Challenge von Doug Williams. Oh je. Rauskam so ein Wrestler, der wohl auf der UK-Tour von TNA mit war und da wohl recht guten Eindruck gemacht hat, Mark Haskins. Ja, habe ich vorher auch noch nie gehört. Auch in irgendwelchen Berichten oder so von irgendwelchen Hausshows. Nie gehört den Namen. Nee. Auch nicht bei Independent League. Muss wohl wirklich ein Engländer sein. Ja. Also so bei Ring of Honor oder so ist er auch noch nie aufgetaucht. 11 Minuten 21 ging das erste Match. Ja, der Mark Haskins, als er dann seinem Mantel da reinkam, Husky-mäßig, Davon dachte ich noch, okay, nicht schlecht. Der ist schon mal, kann man sich merken, ist jemand, den man sich halt merkt und ja, danach... Und das Publikum rief schon mal gleich, who are you, wer bist du? Das ist das, was so ein bisschen dann das Problem war und da ist er auch, war glaube ich auch schon gleich eingeschüchtert, dass er eigentlich ja Babyface spielen sollte. Ja, die Meinung war zweigeteilt, am Ende hin wurde sie dann sehr, sehr negativ, weil der liebe Haskins das Finish so ein bisschen, ja, nicht direkt versaut hat, aber er ist auf jeden Fall erstmal vom Turnbuckle wieder schön runtergerutscht da. Aber da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Der Turnbuckle war, da haben alle Wrestler an dem Abend, die diese Highflying-Geschichten gemacht haben, große Schwierigkeiten mitgehabt. Die Idioten von TNA haben so einen sechsseitigen Ring genommen, wo an den Ringecken so diese länglichen Turnbuckles waren. Und diese waren extrem lang, sodass die Leute überhaupt keinen Platz hatten, ihre Füße da irgendwie vernünftig hinzustellen. Und offensichtlich waren diese Turnbuckles dann auch rutschig. Und wenn sie da drauf gekommen sind, sind sie halt entweder so wie er wirklich ganz runtergefallen oder so wie einige andere fast runtergefallen. Ja. Insgesamt war Match ganz okay. Ja, aber die Stimmung war nicht gut vom Publikum, weil das Publikum hatte den Eindruck, das ist ein Pay-Per-View und beim Pay-Per-View wollen wir Stars sehen und den kennt kein Mensch. Das war so ein bisschen das Problem. Sollte Babyface sein und die Leute waren alle gegen ihn. Ich fand die Stimmung in diesem Match eigentlich sogar noch ganz interessant, weil keiner sich so ganz einig war, aber es war trotzdem nicht ruhig. 7 Minuten 43, Doug Williams besiegt Mark Haskins schon wieder via Roll-Up. Ist mir jetzt beim Pay-Per-View nicht negativ aufgefallen, lese ich jetzt hier nur so gerade. Deine Meinung, taucht dieser Haskins, heißt er, glaube ich, wird der nochmal auftauchen bei TNA oder wird Impact, das sein einziger Auftritt gewesen sein? Ich habe Impact diese Woche ehrlich gesagt noch nicht gesehen und ich weiß da auch noch nichts von. Ich auch nicht. Ich glaube, man könnte dem nochmal eine Chance durchaus geben bei einer Impact. Ich denke, der wird wohl nochmal zu sehen sein. Ob der dann was wird, ist eine andere Frage. Mal sehen. Eigentlich ist es ja so, wenn du einen Newcomer hast, dass er nicht gleich im ersten Match verliert, ne? Das, also die WWE hat das auch schon durchaus einige Male gemacht. Aber nicht bei Sin Cara. Nee, der ist allerdings auch von einer sehr oberer Stelle da geschickt worden. Aber auch nicht bei Evan Bourne. Das weiß ich nicht mehr, aber es gab... Auch nicht bei Jack Swagger. Na, ist ja gut. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Auch nicht bei NXT. Also Nexus. Bist du dir sicher, dass also Jack Swagger sein erstes Match nicht verloren hat? Ja. Evan Bourne, bist du dir da sicher? Da wäre ich mir nicht mal so sicher. Ja. Aber es gab auf jeden Fall einige. So, 2,5 Sterne für dieses Match von mir. 2 Sterne. Das dritte Match war ein Tag Team Match. Oh je, das war auch ein nicht angekündigtes Match. Ja, ja, da gab es zuvor, gab es da noch so 10, die uns gezeigt haben, wie Sharkboy, Curryman und Suicide irgendwie Autogramme geschrieben haben draußen und Eric Young hat da seinen Tag Team Partner gesucht und letztlich Eric Young hat ja im Moment keinen Tag-Team-Partner. Orlando Jordan heißt er, glaube ich, ne? Der ist ja auch entlassen worden. Und Eric Young hat keinen Tag-Team-Partner und hat erstmal einen gesucht. Und hat dann das die drei, die da Autogramme gegeben haben, gefragt. Und dann hieß es, der eine, nee, ich habe morgen in Japan ein Match und muss mich schon. Der andere ist irgendwie verletzt. Und der dritte weiß ich nicht, was sie da gesagt haben. Und dann kam von der Seite... Sharkboy. Das Gimmick finde ich so dämlich. Ich weiß nicht, ich finde das hat mich da schon wieder genervt. Suicide und Sharkboy zusammen, das sieht schon ganz interessant aus, wenn die da so nebeneinander stehen. Alle. Ja, für den Disney-Channel vielleicht, aber für eine Wrestling-Show finde ich es albern. Ich finde das eigentlich ganz okay, wenn man so ein bisschen dies durchgeknallt. Naja, auf jeden Fall Eric Young und Sharkboy bekomme ich von da hinten drauf was. Ja, die beiden trafen auf Generation Me, Max und. Zu spät. Wir stellen das mal dahin, dann stelle ich das dahin. Da muss man Baku kauen, du. Was sagst du? Da muss man auch kauen, du. Generation Me. Guck mal, wenn man das hier so hinstellt, dann gibt es einen hohen Aufschlag und das Mikrofon fängt an, sich nach unten zu bewegen. Ehrlich? Hör bloß auf, du, sonst haben wir gleich wieder hier so Probleme. Mensch. Warte. Du machst, hör auf. So, Max und Jeremy Buck. Oh je, da ist, glaube ich, was passiert im Ring. Wo geht's, war das im Tag-Team-Match oder wo ist da dieser Schlag so, passiert? So, Eric Young und Sharkboy besiegen Generation Me. Via Stunner von Sharkboy und Neckbreaker von Eric Young. Einen sehr interessanten Neckbreaker. Also der Finisher von dem ist wirklich nicht schlecht, muss man sagen, gegen Max Buck. 7 Minuten 23. Es war ehrlich gesagt vom Match her, mal abgesehen davon, dass ich jetzt diese Comedy-Inhalte nicht unbedingt hätte haben müssen, war es sogar ganz gut. Also es war überraschend gut. Es gab eine Sequenz mit Eric Young im Ring und einem von den Bucks. Die war unglaublich schnell und ganz viele Moves hintereinander. Die war richtig gut. Da hat man gemerkt, wenn der Eric Young, der kann wirklich der gut verdammt wresteln. Gut, eigentlich. Er kriegt halt immer so dämliche Gimmicks, die das Ganze dann irgendwie kaputt machen, finde ich. Das richtig. Das hat ja der Brian Alvarez auch mal erzählt. Die haben ihn mal bei einer Hausshow gesehen, da soll er wirklich sehr, sehr gut gewesen sein. Weil da fehlt halt auch dieses alberne Gimmick-Zeug. Da war es dann nur noch das gute Wrestling. Ja, und die Generation Me oder die Young Bucks, die haben sie ja wirklich jetzt verheizt bei TNA und die haben ja jetzt von sich aus bei TNA gekündigt und wechseln jetzt zu Ring of Honor. Sinnvoll, zumal auch die nicht schlecht sind. Ja. Ja, Match hat von mir 2-3 Sterne bekommen. Ich würde ihm 2 Sterne geben. Number One Contenders Ultimate X Match kam jetzt schon. Ja, das war sehr früh auf der Karte, aber ein gutes Match. Alex Riley, Chen Moore, Robbie E und Amazing Red. Ein zwar sehr gutes Match, aber mit einigen Schwächen. Ich fand teilweise wirkte das etwas unkoordiniert und irgendwie war da jetzt auch nicht so großes Highlight oder irgendwie sowas in die Richtung. Also es war nicht herausragend im Vergleich zu anderen Ultimate X Matches. Es war halt nur ein sehr gutes Match. Mit einem... Ich würde sagen, es war ein gutes Match. Also gutes Match wäre für mich 2 Sterne. Ich würde dem auf jeden Fall 3 und 4 Sterne geben. Sehr gutes Match. Würde dem auf jeden Fall 3 und 4 Sterne geben. Ein gutes Match für 2 Sterne, das passt alles nicht. Dann kannst du nicht sagen, es gibt 5 Sterne. Da kann ich nicht sagen, 2 Sterne ist schon gut. Dann ist dann... Dann heißt. Ich übernehme ja nur dieses Sterne-Prinzip ist ja mal von Jim Cornette in die Welt gesetzt worden. Und ich übernehme halt einfach nur so seine Übersetzung der Sterne auf die Wertung. Deshalb... Ja. Aber das ist, wie wenn ich sage, in der Schule, jetzt fange ich wieder damit an, in der Schule eine 4 ist gut. Ich meine, eine 4 ist ausreichend, aber nicht gut. Gut ist eine 2. Das heißt, bei den Sternen eine 4. Aber es gibt, ist schon übergut. Aber es, gibt in ist der, sehr gut. Aber es gibt in der Schule halt auch nur eine 1 mit sehr gut. Und beim Wrestling gibt es halt noch herausragend, exzellent, brillant, Weltklasse. Ja, das gibt es vielleicht bei dir. Ja, gut, eigentlich nicht bei mir, sondern bei Jim Cornette, muss man dazu sagen. Das ist halt die Variante von Jim Cornette. Also von daher war es ein sehr gutes Match, aber das Ende war sehr, sehr irgendwie, weiß ich nicht. Das war kein richtiger Höhepunkt. Shannon Moore wurde von, wie heißt die, Cookie? Cookie. Von Cookie, von Robbie E., ja, diese Frau, die immer mitkommt, festgehalten. Oder wie er sie nennt, Cooks. Er nennt sie Cooks. Ich kann auch nichts dafür, dass er sie Cooks nennt, ist halt so. Ich glaube, wir sagen ja Cookie. Wurde da festgehalten. Und Robbie E. sagt Cooks. Ja, und das zog sich über Minuten, obwohl er die eigentlich einmal nur hätte vernünftig wegtreten müssen. Das zog sich über Minuten. Amazing aber du kannst die Frau nicht treten, das geht nicht. Theoretisch nicht. Auch praktisch nicht. Nein, aber das hätte nicht so lange brauchen müssen. Das sah recht un... Das weiß ich nicht. Amazing Red lag irgendwo rum und Robbie E., Alex Shelley war oben am Ex und wollte das runterholen. Und Robbie E. ist gerade in den Ring gegangen, wollte da, glaube ich, auch so in die Richtung klettern. Hat dann wohl verstanden, na, das soll jetzt wohl das Finish sein. Und ist dann, ich weiß nicht, in der Ecke wieder zusammengesackt oder irgendwie so. Der hat sowieso, der Robbie E. hat das ganze Match über extrem übertriebenes Selling betrieben. Weil er halt auch im Vergleich zu dem technischen Fähigkeiten nicht so gut wie die anderen sind. Das fand ich sehr lustig. Das fand ich auch sehr gut. Sowas finde ich auch gar nicht an solchen, wenn das ins Gimmick passt, finde ich das eigentlich ganz cool. Es gab eine seltsame Stelle im Match, wo ich dachte, oh je, hoffentlich passiert da nichts, als Shen Moore ganz oben auf dieses Gitter, ja, also das, noch über das, ja, das Seil geklettert ist. Ja, erinnert an das Scaffold-Match. Ja. Das war aber von der Idee gut, das war vielleicht so der Höhepunkt, genau, des Matches. Ich dachte, oh je, hoffentlich springt er da nicht runter. Als ich dann mitbekam, dass er zur Mitte läuft, dachte ich, okay, der will sich da in der Mitte runterlassen. Und dann dachte ich, okay, das wird hoffentlich irgendwie klar. Ja, 10 Minuten 40, Alex Shelley kann nach einiger Zeit das X-Zeichen da runterholen. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und ist jetzt Nummer 1 Herausforderer? Ja. Auf den Titel, wer trägt den Titel zurzeit? Abyss. Noch, da ja. Kommt ja heute Abend noch das Match bei dem Pay-Per-View. Heute Abend. 3 Sterne von mir hat dieses Match bekommen. Ich würde ihm sogar 3 und 4 geben. Okay. Das nächste... Also ein sehr gutes Match. Das 5. Match. Wieder ein Singles-Match. Und zwar zwischen RVD und Jerry Lynn. Oh ja, das war ein gutes Match. Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr dran erinnern. Also es war auf jeden Fall ein sehr gutes Match. Da ist nichts gegen zu sagen. Es gab ziemlich viel Hardcore-Zeug. Ja, unter anderem ist RVD einmal auch tatsächlich so auf dem Stuhl aufgekommen, dass er sich ohne Blading oben am Auge ziemlich verletzt hat und ziemlich stark geblutet hat. Diesen Leg Drop. Dann hat er einmal so einen komischen Jump gemacht, wo er mit dem Rücken ziemlich übel auf den Stuhl aufgekommen ist. Also, ja, das war so, also RVD hat keine Karten an der Stelle. Der macht mit sich selber da Sachen, wo man nicht weiß, ob das gut oder nicht gut ausgeht. Der ist halt absolut schmerzunempfindlich. Ja, da war ein Powerbomb von der Ringecke, vom Turnbuckle. Ja. Wo dann RVD recht weit gesprungen ist und dann ziemlich perfekt auf dem Stuhl gelandet ist, muss man sagen. Mit dem Kopf. Einmal ja, mit dem Kopf und einmal mit dem Rücken. Mit dem Kopf nicht direkt, er hatte den Kopf, glaube ich, oben. Es war eher der Rücken. Ja, kann er sein. Ist auch nicht mitten auf dem Stuhl, er ist am Anfang auf den Stuhl. Mhm. Ja, aber gut. Auch sehr interessant, es war ja kein No-Disqualification-Match, wie die beiden es geschafft haben, den Stuhl einzusetzen, ohne disqualifiziert zu werden. Ist halt TNA-Regel. Ja, das ist bei der WWE genauso. Solange man mit dem Stuhl nicht den Stuhl nicht in die Hand nimmt und damit zuschlägt, gibt es auch keine Disqualification beim Stuhl. Das ist bei der WWE genauso. Das ist an sich unlogisch, aber es ist halt so. Es ist überall. Ja, anfangs war es noch so, dass die beiden irgendwie so noch so ein bisschen auf Freundschaft machten und niemand so wirklich was machen wollte. Und letztlich ist Jerry Lynn dann so der Heel in diesem Match gewesen. Mhm. 16 Minuten 54 und RVD gewinnt via 5-Star Frog Splash. Ja, da habe ich anders getippt, aber gut. Ich würde dem Match... Da schwanke ich wieder zwischen 3,5 und 3,3,4. Ich würde dem sogar ein bisschen mehr geben. Ich würde dem sogar 3,3,4 geben. Ich würde sagen, zweitbestes Match des Abends. Ich habe dem auch 3,3,4 gegeben. Und ob es das zweitbeste... Ja, zweitbeste. Auch bei von mir. Zweitbeste. So, oder? Fehlt hier irgendwas? Nein, hier fehlt nichts. Fehlt da was? Nein. Es folgt ein Four-Way-Match für den TNA-Contract. Oh ne, das war gar nicht das zweitbeste Match des Abends. Sondern? Das drittbeste Match des Abends. Okay. Für mich immer noch das zweitbeste. Muss ich bei den Wertungen aufpassen. Ja, das kommt, wenn man nichts aufschreibt. Ja, ja. Ja, Thomas. So. Austin Aries besiegt Loki. Das hat geklingelt, warst du das? Ja. Klingelst du immer zur vollen Stunde? Ja, das weißt du. Na, immer um 4, das weißt du doch. Wir haben jetzt die volle Stunde. Warum, ja, volle eigentlich, Stunde. Warum eigentlich immer um 4? Nee, immer volle Stunde. Ist richtig. Austin Aries besiegt Loki, Jack Evans und Zema Ion durch einen Brainbuster gegen Loki. Ja, das war ein ziemlich gutes Match. Es gab nonstop High-Flying X-Division Wrestling halt. Mit Spot nach Spot nach genau. Spot. Alles sehr gut. Es gab dann auch Chants, Sign Them All und sowas, ja. Sehr viel, und wurden letztlich alle, am Anfang gab es auch Everybody Chants, also es wurde letztlich jeder bejubelt. Ja, zu Recht. Mal sehen, ob TNA da letztlich dann noch irgendwie macht, von wegen, wir unterschreiben. Das ist schon erschreckend, dass das beste Match des Abends, also für mich das beste Match des Abends, für einige sicherlich nur das zweitbeste Match des Abends. Drittbeste, glaube ich. Ich würde dem, ich gebe dem auf jeden Fall 4,25 Sterne. Aber erschreckend, dass so ein gutes Match ausgerechnet dann von den Wrestlern kommt, die alle nicht bei TNA unter Vertrag stehen. Das sollte TNA zu denken das geben. Das sind alles diese kleinen X-Division-Wrestler, die haben es schwer. Die WWE hat da ja irgendwie sowieso nicht mehr großartig was mit, und das ist sind halt solche Leute. Und hervorragendes Match. Wie gesagt, 4,25 Sterne. 3,25 Sterne von mir, 13 Minuten 31, sehr gut. Mhm. Das wie viel beste Match auf der Karte ist das für dich? Zweit oder dritt? Ich müsste die Matches nochmal gucken, um das genau zu sagen. Ich kann es jetzt nicht. Können wir ja gleich nochmal gucken. Da brauchen wir die nachher nochmal gucken. Nee, ich meine die Matches. Hast du mit, oder wie? Nee, aber du doch sicher. Nee. Ach so. Doch, habe ich. Ja, siehst du. Ich glaube, es ist so. Gucken wir die Matches nochmal. Ich glaube, ich habe es noch mit. X-Division Championship Match. Bis um Brian Kendrick. Bis war Champion. Und ja, Brian Kendrick, das war wieder so ein Run-In-Match. TNA-mäßig, wobei ich das an der Stelle sogar noch ganz unterhaltsam fand. Abyss wollte so eine Art, ja, ich glaube, es war eine Clothesline, die er eigentlich wollte. Clothesline in die Ecke, Brian Kendrick ausgewichen, und der Ref war dann halt K.O. durch die getroffene Clothesline, sodass dann einige Leute erstmal reinkamen. War das die anderen Mitglieder von Immortal? Die erst kamen die Immortal-Mitglieder von Abyss, und dann kam die ganze X-Division. Also dann kam erst so ein paar, und dann kam erst so ein paar X-Division-Leute, die waren in der Überzahl, wurden aber wie Geeks von Immortal fertig gemacht, und dann kamen noch ganz viele X-Division-Leute nachgerannt. Dann waren sie irgendwann so sehr in der Überzahl, dass die Immortal-Leute dann doch flüchten mussten. Ja, das kam halt das X-Division-Roster. Genau. Ja, und dann ging das Match so weiter. Brian Kendrick ist von der Ecke gesprungen, aber es hat den Schocksim angesetzt und dann kam wieder der Roll-Up. 3 Matches an diesem Abend wurden durch einen Roll-Up gewonnen. Ja. Das ist auch schon interessant. Und ja, der Roll-Up hat dann den Titelwechsel gebracht, 10 Minuten 18, und der neue X-Division-Champion Brian Kendrick. Es kam Konfetti von einem Hallendach. Man konnte kaum noch irgendwas sehen. Das wurde dann alles da so weggefegt, letztlich dann. Und dann haben die anderen X-Division-Wrestler ihn so auf die Schulter genommen. Ja. Das war im Prinzip so ein bisschen die Sequenz, was ich letztes Mal beim Tipp gesagt habe, dass ich das erwarte. Dass ich deshalb dachte, das kommt wahrscheinlich eher zum Ende des Pay-Per-Views. Das war jetzt sozusagen, das hatte ich auch eher gesagt. Das war jetzt so im Prinzip zur Mitte. Oder na, Semi-Main-Event, nicht zur Mitte. Ja. Kurz vor dem Ende halt. War aber ein furchtbares Match, speziell beim X-Division Pay-Per-View, dass dann der X-Division-Wrestler gegen den anderen Wrestler springt und der überhaupt nichts abbekommt und der da abprallt, als wenn er gegen eine Mauer war. Das ist okay, wenn man das kurz macht, aber das ging viel zu lang. Also im Prinzip. Ich hatte teilweise so, sah das für mich so aus, als ob Abyss da irgendwie Sachen gemacht hat, die so gar nicht gesagt wurden. Mhm. Irgendwie so ein Dropkick und ich dachte, der ist ja voll erwischt, auch voll im Kopf und Abyss, der bewegt sich kein bisschen. Genau. Das war absolut unglaubwürdig, weil Brian. Ja, da dachte ich echt, das haben die doch nicht so abgesprochen. Also Brian Kendrick. Den wollte man ja wahrscheinlich zum Star machen durch Brian so einen Kendrick Sieg. Finde ich auch sehr gut. Der ist jetzt, aber der, so wie das Match ist, wirkt er eher schwächer als stärker. Das wirkt ja, eher ist ein Mittelding. Das wirkt so, als wenn er gegen jemanden wie Abyss eigentlich keine Chance hat und nur durch Glück jetzt gewonnen hat. Ich fand das sehr gut von Story, dass die X-Division geholfen hat, den TL wieder zurück in die X-Division zu bringen. Aber als sie dann da letztlich mit Brian Kendrick stand und alle ihn mal so umarmen und alle mal mit ihm reden wollten und so, wirkte das so auf mich. Dass Brian Kendrick da so der kleine Junge zwischen ist und alle wollen irgendwie versuchen, sich möglichst beim einzuschleimen, um ein nächstes Titelmatch zu bekommen. Wobei Alex Shelley, ja klar, kriegt das nächste Match. Ja, ja, ist richtig. Wobei das Match dürfte ziemlich gut werden zwischen Alex Shelley und Brian Kendrick. Ich hoffe, dass das ein Pay-Per-View-Match und kein Impact-Match wird. Ja, ich hoffe, man verheizt das nicht irgendwo schnell. Ja. Bound for Glory vielleicht. Das wäre schön. Ist das der nächste Pay-Per-View? Nee, ist im Oktober. Ja, dann nicht. Ist das der nächste dann aber nicht, ne? Ach so, nee, kann ja nicht. Oktober ist ja viel zu weit hin noch. Der nächste ist dieses Hardcore Justice. Den gibt's nochmal. Da hatten sie am Ende schon. Bist du sicher, dass er nochmal Hardcore Justice ist? Ja, da hatten sie am Ende Werbung für gemacht. Und das war wirklich Hardcore Justice. Und da werden sie dann wohl noch. Da kommt ja dann Sting gegen Kurt Angle, ist glaube ich Main Event. Und da werden dann alle möglichen Gimmicks gemacht. Also die werden nicht nochmal so ein ECW-Pay-Per-View machen. Das nicht. Was könnte man da denn für ein gutes Gimmick zwischen den beiden bringen? Irgendwie so ein Leather-Match, ne? Das wäre dann vielleicht ganz gut. Ich hoffe im Sinne der Gesundheit von Kurt Angle nicht. Nee, ich meine jetzt nicht zwischen Kurt Angle. Ich meine jetzt mit dem X-Division-Titel von von Brian Kendrick und Shelley. Da könnte man vielleicht ganz gut ein Leather-Match. Leather oder TLC. Ja, TLC ist vielleicht sogar schon wieder zu. Ich möchte eigentlich mehr so Highflying, nicht unbedingt nur mit Tischen. Ich glaube, Leather ist besser. Wir können ja Highflying durch Tische. Ja, ist richtig, aber da macht man doch wieder mehr am Boden. Leather-Match würde ich mir wünschen. So, man könnte ja mal ein Gimmick machen, wenn du nichts auf dem Boden sehen willst, dass der Wrestler verliert, der zuerst den Boden berührt. Und über dem Ring wird so ein Netz eingespannt und da muss man sich die ganze Zeit bewegen. So ein Netz eingespannt. Genau. Und den Pin muss man im Flug, aber bevor man auf dem Boden ist. Ja, das klingt super. Das wäre doch für TNA wäre das doch okay. Finde ich super. Können wir direkt mal in den Mail schreiben. Genau, also ich gebe dem Match 1,5 Sterne. 2,5. Der Main Event. Es ging um keinen Deal. AJ Styles und Christopher Daniels. Es wurde vorher noch groß angekündigt. Es ging nur darum, wer ist der beste X-Division Wrestler aller Zeiten. Genau. Und man muss sagen, das war ein technisch astreines Match. Wie die sich jeweils wieder ausgekontert haben und so lange. Das erinnerte mich doch stark an frühere Matches mit Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Dean Malenko, die ich zu Hause noch auf DVD habe. Das fand ich so ähnlich. Auch die Hast du auf DVD? Ja. Sehr gut. Ja, natürlich. Und die wussten auch, was sie machten. Und es wirkte auch so, als ob der Gegenüber selber so wusste, was jetzt gemacht wird. Also so. Mhm. Ein, ne. Und sie hatten viel Zeit? Ja, 28 Minuten 24, ja, war sehr, sehr gut. Ich wollte so ein bisschen mehr Story, hätte ich mir noch gewünscht. Es war jetzt halt zwei nahe Freunde, die unter sich ausmachen wollten, wer der Bessere ist. Genau. ein bisschen mehr Story hätte ich mir da jetzt noch so ein bisschen drin gewünscht. Ja. Was mir aufgefallen ist, ähnlich wie bei dem Ring of Honor, diesem guten Davey Richards-Eddie Edwards-Match, da ist es auch passiert, dass dem Christopher Daniels da diese Bandagen, die er um die Hände gemacht haben, abgeflogen sind. Dass sie wohl so geschwitzt haben. Und dann die ganze Zeit er mit diesen quasi langen Bändern, die da von seinen Armen wehten. Das hat mich ein bisschen irritiert. Die hat er dann irgendwann einfach ganz abgemacht. Er hatte einen so einen Würgegriff, ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber da merkte man das auch ganz gut. Da sah es erst so aus, als würde er mit den Bändern würgen, aber war aber nicht. Letztlich nicht so. Und es gab in diesem Match auch ähnlich wie in diesem Haskell-Match ein Match, wo ich glaube AJ Styles von der Ringecke, nee, es gab es, glaube ich, diese Szene gab es sogar zweimal. Einmal, wo beide zusammen vom Turnbuckle was zeigen wollten, wo Christopher Daniels Schwierigkeiten hatte, Halt für die Füße zu finden, weil da diese breiten Schutzteile für die für Stahl sind. Den Moonsault dagegen, den hat er sehr, sehr gut ausgeführt. Genau, aber dann gab es noch einmal von AJ Styles diesen finalen Spiral Tap. Da hat er Schwierigkeiten. Da hat er Schwierigkeiten, irgendwie Halt auf dem. Ja, der war nicht abgesprungen, der war eher fallen gelassen. Das sah nicht so ganz super aus. Ja, genau, aber ich glaube tatsächlich, dass das Problem diese Teile da auf den Ringen ist. Ist möglich. Ja, der sah erst gefallen lassen aus. Das war nicht so schön mit diesen Verdrehungen noch. Da muss man eigentlich unbedingt hochspringen. Ja. Aber ansonsten ein fantastisches Match. 4,5 Sterne. 4,5 Sterne, bestes Match des Abends für mich. Ich würde dem 4 Sterne geben. Und ich finde bei dem Match tatsächlich, dass das Publikum nicht so richtig zum Teil im Match drin war. Teilweise war es zu ruhig, teilweise war es wieder sehr gut. Es hat mich teilweise schon gewundert. Das ist halt die Impact so. Ja, es war ein bisschen zu technisch schon fast für das Publikum. Ja, das ist so. Aber insgesamt 4,5 Sterne, für mich bestes Match des Abends. Für mich das zweitbeste hinter diesen Four Corners, das hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Ja, Four-Way. Four-Way. Ja, man muss das ja mal. So, jetzt die Auswertung des Tipps. Ich habe ja gewonnen. Also es gab 8 Matches, 6 Matches haben wir dann getippt. Es gab die Open Challenge, da gab es ja nicht die volle Ankündigung, ein Überraschungsmatch. Wir haben 4-4. Gleichstand, schon wieder. Das kann ja nicht sein. Wir haben seit Pay-Per-View und Pay-Per-View haben wir nur noch Gleichstände. Gucken wir denn den nächsten TNA Pay-Per-View? Hardcore Justice. Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant, wenn man das mal vergleicht zu Anfang des Jahres, was Mirkos Meinung zu TNA da war. Was hat denn diese Meinung geändert? Ne, die ist noch gar nicht so voll geändert. TNA hat viele Probleme, aber TNA hat gutes Wrestling. Ich fand den Pay-Per-View sehr gut. Ich fand ihn auch gut. Also ich hatte noch ein bisschen höhere Erwartungen, muss ich sagen. Ja, ich teilweise auch, aber... Aber ich fand es trotzdem... ich überlege gerade, was der letzte WWE-Pay-Per-View war. Was war denn eigentlich der letzte WWE-Pay-Per-View? Also, Over the Limit war recht mies, da gab es... War das der letzte? Nein. Was war denn der letzte? Achso, nee, das ist ja älter schon, das Plakat. Obwohl, da ist ja so Mist auch drauf. Ich muss mal meine Notizen gucken, da habe ich das hier aber irgendwo bestimmt drauf, den Bericht. Was war denn das letzte? Das war kein Gimmick-Pay-Per-View, oder? Das muss doch... War das nicht wirklich Over the Limit? Also es war auf jeden Fall Mist gegen Alex Riley. Aber gegen wen hat John Cena gekämpft? Gegen R-Truth. Genau, das war dieser furchtbare Pay-Per-View mit R-Truth. Capital Punishment. Ja, der war sogar ganz okay. Also ich überlege gerade was, aber mir hat in dem Fall hat mir Destination X besser gefallen als Capital Punishment, glaube ich. Ja, mir auch. Ja. Aber dafür wird mir Money in the Bank besser gefallen. Das hoffe ich. Also ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht überrascht. Das wird jetzt beim Tipp und Spekulieren über das Ende wird das ganz schwierig. Und da werden wir auch überlegen müssen, wie wir das notieren. Wollen wir mal kurz Pause machen und Teil 1 beenden, kurz rübergehen und dann ja, das Teil 2 aufnehmen? Ja, das war Teil 1 von Rocky Drama 144 und in der nächsten Runde werden wir uns dann mit Money in the Bank beschäftigen. Und auch mit Raw. Ja, das wird da dann mit reinfließen. SmackDown habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Impact habe ich auch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Superstars habe ich auch nicht gesehen. Nee, niemals. NXT habe ich auch nicht gesehen. Gibt's das überhaupt noch? Explosion, TNA Explosion habe ich auch nicht gesehen. Na, guck das denn. Achso. Dann ist gut. Also nur mit Raw. Ja. Und Money in the Bank. Ja, das ist hauptsächlich. Und dann wollen wir ja noch über deine Noten sprechen. Rocky Drama 144 Teil 2 geht weiter. Ihr hört das jetzt direkt im Anschluss. Wir haben eine kleine Unterbrechung gehabt. Wir hatten die frisch durch den Regen. Wir hatten die Werbepause. die Werbepause. Wir haben Werbung Snickers. Für Money in the Bank gemacht. Nee, Snickers. Skittles. Was ist eigentlich Skittles? Die sind lecker. Das sind so kleine bunte Bonbons. So wie M&M? Nee, wie diese Erbsen. Erbsen sind doch grün. Nee, warte. Diese Erbsen sind grün. Bohnen. Bohnen sind auch grün. Nee, warte mal. Es gibt auch weiße Bohnen. Oder braune Bohnen. Nein. Diese mit anderen, mit so Geschmackssorten, diese Bohnen. Mit was? Diese verschiedenen Geschmacksorten. Mit verschiedenen Geschmacksorten. Bohnen? Die gibt es auch bei Harry Potter. Das sind diese... Ich weiß jetzt nicht, wie genau sich die nennen, aber da gibt es ganz komische Geschmacksorten. Und werden die Skittles auch gekocht, so wie Bohnen? Das sind Süßigkeiten. Die gibt es bei uns auch. Ach so, Bohnen sind... Also das ist interessant, weil neulich habe ich ein Interview gehört, dass die Jugendlichen von heute erkennen auch keine Tiere mehr. Die können zum Beispiel eine Kuh und ein Schaf nicht unterscheiden. Bei euch ist es so, dass Bohnen, glaubt ihr wirklich, dass süßig sind Süßigkeiten? Lernt man das so in der Schule? Die heißen wirklich so. Oder liegt das vielleicht daran, dass du in diesem entsprechenden Fach, wie heißt denn das Fach, wo man das lernt, dass Bohnen Süßigkeiten sind? Biologie. Da hast du ja auch nur ausreichend. Also nee, bei Harry Potter... Das war jetzt ein Hinweis für die Quiz-Teilnehmer. Bei Harry Potter heißen die Bertie Botts Bohnen. Die gibt es aber auch so in Deutschland. Also ich will dir nur sagen, wenn du Harry Potter, man sollte nicht alles für wahre Münze nehmen. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass man wirklich auf dem Besen durch die Luft fliegen kann, dann könnte das dazu führen, dass du in Naturkunde im Test nicht ganz so gut abschneidest. Nee, davon gehe ich auch nicht aus, aber diese Bohnen, die gibt es bei uns auch. Und die gab es auch schon davor, glaube ich. Auf jeden Fall diese Skittles. Vor was? Vor den Harry Potter-Film. Ich glaube, die sind nicht wirklich damit zusammengehängt. Die gibt es halt einfach. Ach so, und ich dachte, die wurden extra für den Film erst gezüchtet. Nee, also diese Skittles, wenn du einmal zum Doc rüber gibst, da gibt es die auch. Hättest du das vorher gesagt? Jetzt müssen wir gleich nochmal hin. Ja, müssen wir halt nochmal. Müssen wir nochmal hin. Wir machen eine kurze Pause jetzt. Nee. Unser Thema heute. Unser Thema heute. Worüber wollten wir eigentlich sprechen? Wir wollten noch über den Destination X Pay-Per-View sprechen. Nee, den haben wir durch. Du hast schon gesagt, wie du findest. Haben wir schon? Ja. Daumen nach oben. Mhm. Aber kein Doppeldaumen. Normalen Daumen, aber nach oben. Was ja für TNA eigentlich eine Revolution ist. Ich habe mir jetzt gerade von Randy Newman als CD gekauft in der Werbepause. The Randy Newman Songbook Volume 2. Ja, während unserer Snickers-Pause. Ich bin mal sehr gespannt. Das sind ja die ganzen Randy Newman-Klassiker oder einige seiner Klassiker, nur mit Klavierbegleitung quasi solo aufgenommen. Das sind Stücke, die sind von 1980, 68, 69, 77, 83, dann von irgendwas aus den 90er Jahren. Also es ist eine gute Mischung. Und die Texte sind sehr schön abgedruckt. Und du hast ja... Oh, und es gibt auch eine Verbindung zum Wrestling. Ach, schon wieder. Es gibt in dem das Lied Nummer 7 aus dem Jahr 1990 oder 94, das ist ja komisch, das steht drunter 1990, 1994. Mhm. Und das Lied heißt Sandman's Coming. Das kann sich ja eigentlich nur auf den Wrestler, also Sandman, beziehen. Ich habe mir neulich nochmal einen alten ECW... das war kein Pay-Per-View, sondern das war irgendwie so ein Zusammenschnitt aus zwei Live-Veranstaltungen, wo man dann irgendwie so ein knapp 3-Stunden-Tape gemacht hat. Mhm. Und da war Sandman auch bei beiden dabei mit seinem Kane und ist da durch den Ring. Und da war, was war denn da? Ich glaube, da war Sandman gegen Raven. Mhm. War da irgendwie eine Fehde. Ja, das gab's. Das war eine erstaunlich gute Veranstaltung. Die Bildqualität war sehr schlecht, aber... Die Veranstaltung war sehr, sehr gut. Tja, wo du das also, jetzt her hast, da fangen wir gar nicht erst drüber an zu reden. So, was hast du denn dann gekauft? So, jetzt muss ich hier, bevor der Lärm und der ganze Rauch kommt, hier mal das Fernsehstudio zumachen. Du fängst schon wieder an zu rauchen. Weil draußen sind die Leute, die sich ihre Lungen gerade verpesten. Hochspannung für alle Fans von Stephen King und Neil Gaiman. Neil Gaiman, das ist ja eigentlich was ganz anderes als Stephen King. Hast du schon mal was von Neil Gaiman gelesen? Nein. Es gibt die auch wieder, das ist ja ein seltsamer Zufall. Jetzt habe ich gerade von Sandman erzählt, da erzählst du von Neil Gaiman. Neil Gaiman ist ja dafür bekannt, dass er diese bekannte Sandman-Comic-Reihe gemacht hat. Die hat er mit irgendeinem Comiczeichner zusammen, den weiß ich aber nicht, da habe ich auch einige gelesen. Sehr gut, aber diese Fantasy-Ecke ist nicht ganz meine Ecke. Mhm. Mr. Shivers von Robert Jackson Bennett habe ich mir gekauft. Ist das erste Buch, was du von dem Autor liest? Da würde ich mal ganz stark von ausgehen. Worum geht es in dem Buch? Mr. Shivers ist sein erster Roman, ja. Soll ich vorlesen? Ja, sag mal die Kurzfassung. Amerika zur Zeit der großen Depression. Tausende Menschen ziehen aus, um der Armut zu entfliehen und neue Arbeit zu finden. Doch Michael Connelly hat einen anderen Grund. Er will den Mörder seiner Tochter stellen. Michael weiß nicht viel über ihn, doch er kennt seinen Namen, Mr. Shivers. Die Menschen fürchten ihn und doch will ihm niemand je begegnet sein. Connelly folgt einer mythischen Spur, die ihn durch ein seltsames Land und an die Grenzen seines Verstands führt. Aber er wird nicht ruhen, bis seine Suche ein Ende hat und er Mr. Shivers von Angesicht zu Angesicht gegenübertritt. Das sensationelle Horrordebüt in der Tradition Neil Gaimans und des früheren Stephen King. Kurzversion. Ja, liest du eigentlich nur Fantasy-Krimi oder liest du auch ernsthafte? Also was heißt ernsthaft? Ich sag mal nicht Krimi-Romane. Ich lese eigentlich gar nicht Fantasy. Das ist so, das erinnert mich so ein bisschen an dieses... King, die Arena. Das erinnert, ja. Boah, das ist ja Horror. Das erinnert mich so ein bisschen an... Das Buch ist ganz schön dick, damit könnte man auch jemanden erschlagen. Jetzt muss man ja sehen, ich habe das ja... So. Muss man ja sagen, ich habe das ja bezahlt, das wäre ein Ding, wenn du mich jetzt damit erschlagen würdest, dann könnte man sagen... Mensch mit selbst gekauftem Buch erschlagen. Oh ja. Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Headline für die Dropkick Drama. Könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Download mehr dabei rausspringt. Bild-Zeitung, ja, aber wir machen das mal, wir sind ja auch so sensationell. Bild-Zeitung kenne ich mich nicht aus, aber du offensichtlich. Du hast die Bild.de-App auf deinem iPad. Nee, die habe ich gar nicht mehr. Habe ich aber vorhin gesehen. Das kann gar nicht sein. Habe ich aber gesehen. Ich glaube, die lösche ich jedes Mal wieder, wenn du hier bist. Aber ja, aber scheinbar hast du es diesmal vergessen. Das kann gar nicht sein, die habe ich da nicht drauf. Also, nein. Der Spiegel. Man achtet drauf, Intro, der Spiegel. Frankfurter Rundschau, Zeit. Ist top Sachen. Stern. Welt. Nochmal weiter. Taz. Handelsblatt. Und links. Oh. Bild. Ja, löscht er jetzt schnell und wenn er dann wieder zu Hause ist, wird es wieder nur draufgepackt. Financial Times, Deutschland, Süddeutsche, hier gibt es auch nochmal alle Weltsachen vom. Das ist auch neue Revue und Frau im Spiegel und so, die liest du ja auch alle. Ja, die sind ja alle noch drin versteckt. Warte, ich werde dir das einmal zeigen, was ich hier noch an schönen Sachen lese. Ich hoffe, das geht ohne Internet. Kommt noch. Ach, hier. Ja, ich lese hier auch... Bild. Generell lese ich hier auch ganz gerne mal die... Das ist ja interessant. Da kann man die jetzt quasi kaufen? Das ist wie so ein Kiosk? Oder ja, ist genau. Das tatsächlich, die sind alle umsonst? Nee, die muss man kaufen. Hör zu. Monatsabo. Ich lese dir ganz gerne die Bild der Frau. Bauch weg, Diät. Ja, das ist immer gut. Ja. Das ist ganz interessant. Ja. Ja, würde ich auch alle lesen. Was ist das für eine App? Ist das dieses... Das ist die Kiosk-App. Da gibt es alles, was um Axel Springer Verlag kommt. Darf ich mal sehen? Die ist aber ehrlich gesagt ziemlicher Mist. Weil wenn man die kauft, hat man eine einfache PDF. Einfach nur als PDF und die stürzt dann daran ab. Das ist ja blöd. Musikexpress und Rolling Stone gehören auch zum Axel Springer Verlag? Ich weiß es nicht. Aber ich würde es da mal behaupten. Dann kaufe ich die nie wieder. Das ist ja furchtbar. Übrigens, das neue Blondie-Album habe ich gar nicht erst hier in die Box mit den ausgeliehenen Alben für dich gestellt. Weil das beim ersten Hören fand ich das noch okay, aber das taugt nichts. Also ja, das ist immer nett, wenn ich immer so vorenthalten würde. Also Thomas bekommt von mir generell immer alles ausgeliehen, was ich irgendwo rumliegen habe. Aber die Tyler the Creator will ich nicht haben. Nee, die habe ich auch als Download. Die könnte ich dir höchstens raubkopieren, aber das ist ja nicht gut. Das machen wir. Will ich auch inhaltlich gar nicht haben. Aber ich habe dir ja welche Sachen mitgebracht. So, also die Box ist recht schwer. Wollen wir die kurz durchgehen? Oh. Wollen wir die kurz durchgehen? Thomas immer hier für Boxen zusammenstellt. Ja, mach so, das mal. Sollen wir die mal kurz durchgehen und ich sagen, welches von den Alben Top 10 Potenzial hat? Ich glaube, bei dir hat andauernd eine CD. Nein. Also andauernd. Jedes Mal, wenn Thomas kommt, redet er immer erst von 3-4 Alben Top 10 hier und so, ne? Also es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind hier 9 Alben drauf. Und 8 für Top 10. Und von 9 Alben haben 3 Top 10 Kaliber. Ja, sag ich doch. Ja, 3. Das sind 3. Ja, man muss doch eine Vorauswahl, die kann ja erstmal ein bisschen größer sein. Die Vorauswahl, die ist bei dir letztlich irgendwie 50% aller Alben. Nee, ich habe in meiner Liste für dieses Jahr so circa 100 Alben bisher. Und in meiner Wiedergabe für Top 10 habe ich zurzeit, glaube ich, 17 Alben drin. Also von daher bin ich da noch gut im Boot. Also zum Beispiel habe ich das Album von Bon Iver. Das zweite ist das, glaube ich. Das heißt einfach nur Bon Iver. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Es hat interessanterweise in der Emder Zeitung eine Bombenkritik mit 4,5 Sterne. Da stand auch drin, je öfter man das hört, desto besser wird das. Vielleicht muss ich das noch öfter. Ist für mich im Moment nicht Top 10. Dakota Suit habe ich im Sunday Service gehört. Das ist so instrumental mit viel Gitarre, so ein bisschen jazzig. Finde ich super, aber auch kein Top 10. Dann habe ich von Danger Mouse und Daniele Lupi Wir werden hier im Aufnahmestudio gestört. Wir müssen mal kurz was unternehmen. Ja. Daniele Lupi, Rome, das hast du, da hast du vielleicht schon mal was drüber gelesen. Das ist dieses Album Danger Mouse, was sie ja zusammen mit dem anderen aufgenommen haben, wo sie ja, sozusagen eine Referenz an diese Filmmusik. Art, mit diesem Art Herz da drauf auf dem Cover. Genau. Ja, genau, kenne ich. Haben die ja wohl Jahre dran gearbeitet. Ist ein ganz kurzes Album, nur mit 35 Minuten. Das ist aber oft, also die besten Alben im Jahr sind oftmals die kurzen. Genau, Jack White ist auf einem Stück als Sänger, Norah Jones ist da als Sängerin mit drauf. Das ist das erste von denen, was Top Ten Potenzial hat. Mhm. Jamie Woon, das habe ich mir beim letzten Mal, als ich in M war, gekauft. Das geht so ein bisschen in die Richtung James Blake, das heißt sprich Dubstep, aber mit so einem souligen Gesang. Das hat auch Top Ten Potenzial. Kitty, Daisy und Lewis hast du schon mal gehört, habe ich letztes Mal hier gekauft, hat für mich nicht Top Ten. Das ist mit den Potenzial. Mädels, die da draus so irgendwie rauchen auf dem Cover. Genau. Ja, gut. Limp Bizkit, das neue. Ersten Stücke super, dann wird es langweilig. Sehe ich auch so bei dem Tyler, The Creator Album. Ich das immer erwähnen darf. Ja, aber das will ich nicht hören. Da kriegst du aber. Dann Moon Duo, das habe ich über Sunday Service entdeckt. Das ist so ein bisschen so, wie es mal so diese Rockrichtung zu Grunge-Zeiten erinnert mich ein bisschen an Sonic Youth. Finde ich super, hat aber auch nicht ganz Top Ten Potenzial. The Horrors ist das letzte hier von der Liste. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, das zu kaufen. Also das ist diese Shoegaze-Richtung, My Bloody Valentine, so diese Richtung. Gefällt mir sehr gut, hat für mich auch Top Ten als drittes Top Ten Potenzial. Ist nicht jedermanns Sache, da muss man so ein bisschen gucken, ob man... Welche denn noch? Ich glaube, du hast jetzt nur zwei Top Ten. Danger Mouse, Jamie Woon und The Horrors. Ach, okay. Und das letzte ist Young Rebel Set, das ist einfach ein geradeaus Rockalbum, super Melodien, also richtig unterhaltsam, aber auf keinen Fall Top Ten. Mhm. Dankeschön. Meine Box bringe ich dir nächste Mal mit oder ich schicke die direkt nach Hannover. Mach das mal. Ja. Soll ich dir mal die genaue Adresse mit Postleitzahl und so weiter und Namen durchgeben? Ich habe die, glaube ich, sogar schon. Achso, dann ist gut. Sonst hätte ich das jetzt hier gemacht. Ich habe die hier noch. Da hätte man auch Geschenke dann direkt hinschicken können. Ja. Oder Motto. Ja, das ist natürlich auch eine Sache. Kannst ja mal durchgeben. So, Thomas, du musst doch mal unsere Lichtabwehr einsetzen. So, dann haben wir Money in the Bank auf dem Dingensplan. Auf dem Ablaufplan. Auf dem Ablaufplan. Erst einmal müssen wir, glaube ich, noch Raw durchsprechen, weil Thomas da ja so drauf erpicht ist. Ich lese währenddessen meine Bild der Frau. Thomas macht hier wieder so ein paar Wir sind hier noch voll bei der Arbeit. Ach ja, Thomas bei der Arbeit. WWE Raw 11.07.2011 aus dem TD Garden in Boston, Massachusetts. Das ist die Heimatstadt von John Cena, sollte man dazu sagen. Ja, hat man nicht. Und sein Vater war auch in der ersten Reihe. Ja. Und seine Frau soll wohl auch da gewesen sein, aber da ich nicht weiß, wie die aussieht, kann ich nicht sagen, das hatte nur. Ich glaube, CM Punk hat das später gesehen, ne? War es CM Punk oder war es Vince McMahon? Irgendjemand hat auch gesagt, ist auch schön, dass sein Vater und deine Frau hier ist. Ja. Ich glaube, es war CM Punk. Hat er nicht mit dem Vater gesagt? Nee. Ist mir nicht aufgefallen. Ist aber so. So, Raw startet direkt mit CM Punk, der mit einem Megafon auf dem Weg zum Ring ist. Im Ring angekommen, fragt er... Ja, weil letztes Mal haben sie das Mikrofon abgeschaltet. Deshalb hat er das Megafon diesmal dabei. Im Ring angekommen, fragt er das Publikum, ob er deren Aufmerksamkeit bekommen könnte. Die letzte Raw-Ausgabe... Was sagen die? Die letzte Raw-Ausgabe habe er sich nicht angesehen, da er suspendiert wurde. Er wurde suspendiert, weil er die Eier... Gott, oh, warte. Weil er den Mut dazu hatte, die Wahrheit zu sagen. Und diesen Mut würde keiner haben. Das Megafon hat er im Fall der Fälle mit zum Ring gebracht, falls man ihm wieder den Saft abdreht. Heute ist CM Punk hier, weil Vince ihm einen sehr langen und lukrativen Vertrag anbieten will. Seltsamerweise ist alles, was CM Punk will, ein Mikrofon. CM Punk macht das, was Vince über Jahre machen wollte, die WWE relevant in der realen Welt. Und das hat er geschafft. Den ganzen Tag über rufen die Leute von ESPN bei ihm an und... Jimmy Kimmel. Punk findet es Twitter, lustig, YouTube... Kann man YouTube bei ihm überhaupt anrufen? Nein. Kann Twitter bei ihm anrufen? Nein. Aber die können ihn anzwitschern. Das ist ja Twitter. Die können ihn anzwitschern. Tweeten heißt ja zwitschern. Ja, die können ihn anzwitschern. Punk findet es lustig, dass Vince ihn zum Bleiben anbettelt. Hätte Vince Punk in den letzten 5 Jahren so behandelt, würde er es nicht so aushalten. CM Punk will heute eine Live-Vertragsverhandlung mit Vince McMahon und außerdem muss Vince dann vielleicht in die Punk-Version des Kiss My Ass Club eintreten. Das kann ich jetzt leider nicht umwandeln. Das heißt, der CM Punk, du kannst mich mal, Club. So wurde das wirklich mal auf Deutsch übersetzt, ganz ehrlich, von Carsten Schäfer. Es ist auch richtig. Das gab es mal eher auf irgendeinem DVD oder so. Es ist auch ganz schrecklich. Es ist korrekt. Ich hätte es auch so übersetzt. Ich wusste es jetzt tatsächlich nicht, dass es von Schäfer so ist. Aber so würde man das in angemessener Sprache ins Deutsche übertragen. Ja, es soll aber halt nicht angemessen sein. Ja, es ist aber angemessen. Wir sprechen hier nur angemessen. Plötzlich kommt John Cena zum Ring. Punk bedankt sich bei Cena. Das war überraschend. Punk bedankt sich bei Cena, dass er ihm den Job wieder besorgte, den er nicht einmal wollte. Da kam jetzt die super Szene, das hast du jetzt gar nicht erzählt. Wo dann kommt das bestimmt noch, Thomas. Du hast es nicht erzählt. Weil Cena kam rein und da lief die Musik von Cena. Und dann hat CM Punk in das Megafon gerufen, Sir, Sir, Ihre Musik ist zu laut, man versteht mich nicht. Das fand ich super. Ja, sonst kam das Megafon noch nicht viel zum Einsatz. Fand ich super. War gut. Punk macht klar, dass er den Titel. Oder wäre das jetzt noch gekommen? Siehst du? Punk macht klar, aber das kennen wir ja von dir. Gut, dazu gerne mal was gut, dass ich, gut, dass ich mal dazwischen geredet habe. Punk macht klar. Ich mache das ja sonst eigentlich nie, dass ich dazwischen rede und ich unterbreche, während du mit deinem Bericht beschäftigt bist. Punk macht klar, dass er den Titel gewinnen wird und dann wird er endlich diesen hässlichen Gürtel neu designen. Und Punk weist darauf hin, dass Cena schon einmal gefeuert wurde und wie das endete, dürfen alle wissen. Er war eine Woche nicht da. Nun ist John Cena an der Reihe. Er spricht Punks Aussage an, dass er der beste Wrestler der Welt sei. Aber dies ist er nicht, denn nur er hat den WWE-Titel und das hat er sich verdient. Er gratuliert CM Punk dazu, dass er so denkt, aber das dachten auch Triple H, JBL, Shawn Michaels, Batista, Kurt Angle, Randy Orton und wie sie alle hießen. Heißen. John Cena, und die hat er alle besiegt. John Cena kommt nach Chicago und es ist ihm egal, was alle denken. Es ist ihm egal, ob er bleibt oder geht. Er geht nur nach Chicago, um CM Punk den... Um John Cena. Um CM Punk fertig zu machen. Wir reden gerade von John Cena. Achso, ich war kurz weggedöst. Können wir auch. Der anonyme General Manager meldet sich per Mail zu Wort. Vince McMahon ist wegen der Live-Vertragsverhandlung auf dem Weg zur Halle. Also wenn du in dem Tempo das weiterberichtest, dann könnte das so ungefähr, weil eine Raw geht ja knapp 2 Stunden, könnte das auch tatsächlich in Echtzeit 2 Stunden gehen. Ja, das liegt, du berichtest schon sehr ausführlich, muss man sagen. Ja, das kommt, weil du mich alle unterbrichst. Ja, ich wollte das auch nicht kritisieren. Ich finde das sehr angemessen, dass man dem der Sendung, die sozusagen die letzte Raw-Sendung vor dem Pay-Per-View ist, dass man die auch in angemessener Breite darstellt. Da dies möglicherweise der letzte Auftritt von Cena sein wird, bietet der GM den Fans ein Special-Match an. John Cena wird jetzt in einem Handicap-Match auf Michael McGillicuddy und David Ramba treffen. Handicap-Match. John Cena besiegt... Das ist auch schön, dass man jetzt nicht zusammengefasster berichtet, sondern einfach so schnell, dass die Leute nicht mehr mitkommen. Du musst dich zu schnell lesen, sonst nenne ich dich Dieter Thomas. Da können wir auf jeden Fall... kann auf jeden Fall niemand beweisen, wir hätten das nicht durchgesprochen, du. John Cena besiegt den New Nexus, das ist Michael McGillicuddy und David Tonga via Attitude Adjustment gegen McGillicuddy in 9 Minuten 56. Es war ein sehr schön... Wer hat jetzt gewonnen? Du hast so schnell gesprochen, ich habe das nicht verstanden. John Cena. Es war ein sehr schön koordiniertes Match. Choreografiert, wolltest du sagen, oder? Koordiniert. Und so richtig, was schon wieder komisch ist, die Tag-Team-Champions sind jetzt einfach mal so für ein Handicap, werden die mal einfach fertig gemacht. Ich wusste nicht mal, dass das die Tag-Team-Champions sind. Tag-Teams, mir fällt das immer, die hatten die Titel auch gar nicht um, oder? Die Tag-Teams haben schon einen hohen Wert. Als sie reinkamen, waren sie nur noch um. Als sie im Ring gekämpft haben, dann nicht mehr. Ach. Backstage sind Vicky Guerrero und Dolph Ziggler beide trainieren ihre Rede, denn sie wollen Vince McMahon klar machen, dass, wenn CM Punk und John Cena wechseln, der United States Championship der größte Titel in der WWE sein sollte. Vicky imitiert Vince, als auch noch Drew McIntyre dazukommt. Auch er imitiert Vince. Die drei machen sich weiter lustig über Vince, als Vince persönlich dazukommt. Erst lobt er Drew und Dolph, um sie dann in ein Handicap-Match gegen The Big Show zu stecken. Dolph, Vicky und Drew verlassen den Bereich und Scott Stanford kommt zu Vince. Er fragt, ob Vince der Welt etwas mitteilen will, worauf Vince verneint und alle sollten zur Hölle fahren. Genau, und es gab sehr viele Witze über schlechten Atem. Und da fragt man sich, hat Vince McMahon jetzt wirklich so einen schlechten Atem? Momentan sagen die sehr viel Wahrheiten, man weiß es nicht so genau. Wir sollten mal hinfahren und mal gucken und sagen, Vince, hauch mal. Dass wir mal gucken können, ob er wirklich schlechten Atem hat. Für das folgende Match setzen die Bella Twins sich ans Pult. Dann folgt das Divas Match und Kelly Melina, ja, die existiert auch noch nach sehr kurzer Zeit, via K2 besiegen. Es gab keinen Einmarsch für Melina, die waren dann einfach im Ring, haben sie wohl in der Werbepause gemacht. Und die hatten ein neues Outfit gehabt. Ehrlich? Ja. Das hat die doch immer. Nee. Nee. Doch. Nee. Doch. Die hatte bisher, die hatte immer diese komischen Schuhe mit dem Fell dran. Aber nicht immer. Die hatte in den letzten Auftritten hatte ich auch schon diese. Was war das genau? Diese komischen. Wollen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Nach dem Match verhöhnen die Bellas Kelly Kelly und meinen, dass Kelly viel zu dünn sei und zu viel Make-up benutzen würde. Anschließend gibt es einen Beatdown gegen Kelly. Jedoch und dass sie zuletzt vor einem Monat gegessen hat. Und das kann doch nicht gesund sein. Anschließend gibt es einen Beatdown gegen Kelly, jedoch macht Eve Torres den Safe. Ich finde es das interessant, dass WWE, die ja dazu die Leute da treibt, dass sie möglichst gar nichts essen, dass sie so dürr sind, dass sie da jetzt selber noch Witze drüber machen. Ja, momentan sagt man sehr viel Wahrheit. Das ist sehr seltsam. Ich weiß nicht, wer dazu den Anstoß gegeben hat. Das weiß ich auch nicht. Um den Ring stehen einige Leitern und The Miz ist auf dem Weg zum Ring. Er weiß, was es heißt, den Koffer zu gewinnen und Champion zu werden. Er ging diesen Weg schon einmal und wird dies erneut machen. Jack Swagger kommt zum Ring und will das gleiche wie The Miz schaffen. Er weiß daraufhin, dass er es vom Miz geschafft hat. Miz fragt daraufhin, ob es wirklich passierte, wenn sich niemand daran erinnern kann. Evan Bourne. Das ist eine philosophische Frage jetzt gewesen. Und wie ist das? Wie ist das, wenn sich niemand erinnert, ist es dann passiert? Was würdest du sagen? Ist es dann passiert oder nicht? Wenn dieses Ereignis wirklich mal passiert ist, so abgelaufen ist, dann ja. Aber wenn es niemand, sich erinnern kann? Ja, die Frage ist, kann sich niemand daran erinnern, weil es vergessen wurde oder weil es gar nicht passiert ist? Das ist die Frage. Nee, spielt ja keine Rolle. Wenn es passiert ist, aber keiner kann sich daran erinnern, ist es dann passiert? Ja, wenn es nicht passiert ist und deshalb kann sich auch niemand daran erinnern, dann natürlich nein. Aber man könnte auch argumentieren, wenn keiner, also wirklich niemand, nicht mal der selber, der involviert war, sich daran erinnern kann, könnte man auch sagen, dann ist es eigentlich de facto gar nicht passiert. Ja, die Obwohl Frage es passiert ist, halt, ob es abgelaufen ist. Wenn dann, ja, ist es natürlich auch passiert. Ja, aber wenn sich keiner daran erinnern kann, ist es ja eigentlich nicht passiert. Ja, aber guck mal, wenn 30, wenn, jetzt kommt ein tolles Beispiel, wenn 5 Leute irgendwie, sagen wir, Thomas geht mit seinen Kollegen abends mal eine Runde trinken. Wasser trinken. Ja, natürlich. Und am nächsten Tag wachen die alle, was weiß ich nicht, wo auf und können sich an nichts mehr erinnern. Ist es dann passiert? Was ist passiert? Wenn, das müsste ja, das kommt auch, nee, wenn alle sich nicht dran erinnern, würde ja auch bedeuten, dass da, wo die getrunken haben, dass die Leute sich am nächsten Tag auch alle nicht erinnern. Und das, was weiß ich, wenn die zum Beispiel in der Straßenbahn gefahren sind, die da auch in der Straßenbahn waren, sich auch nicht erinnern, dass die da unterwegs waren. Und dann ist die Frage, wenn keiner in der ganzen Welt sich daran erinnert, ist es dann wirklich passiert? Aus philosophischer Sicht könnte man sagen, eigentlich ist es dann nicht passiert. Obwohl es passiert ist. Aber ist es dann eigentlich nicht passiert? Es wäre wichtig, also das wäre eigentlich eine Sache, gut, bei den Noten derzeit geht das nicht. Ansonsten könntest du mal Philosophie studieren und versuchen, das rauszufinden. Also Philosophie habe ich ab nächsten Jahr. Das hat man ab der 10. Klasse in der Schule bei euch? Korrekt. Super. Notiert ihr die Frage? Das sollte deine Eröffnungsfrage in der Philosophiestunde sein. Okay. Hast du dir die Frage notiert? Ich habe jetzt keinen Stift, Kratzen gehört. Man hat ja heutzutage ein iPad. Ach so. Evan Bourne kommt auch dazu. Hat man eigentlich ein iPad, wenn keiner davon weiß? Nicht mal man selber? Nein. Okay. Deshalb habe ich keins. Vielleicht habe ich doch eins. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Du hast keins. Da könnte ich mich doch dran erinnern. Ich nicht. Evan Bourne kommt auch dazu und er will nicht über die Vergangenheit sprechen, er will über Sonntag sprechen und da will er die Show stellen, eine Airborne von der Leiter zeigen und den Koffer mit nach Hause nehmen. Wir müssen mal über die Vergangenheit nachdenken. Ist die auch Vergangenheit eigentlich wirklich passiert, wenn man sich... Ah, okay. Das war mal. Das war eindeutig. Auch Kofi Kingston kommt zum Ring und spricht darüber, wie gefährlich doch das Money in the Bank Match ist, aber auch er hat vor, das Match zu gewinnen. Nun kommt auch noch Atuf dazu, er spricht über seine Höhenangst, aber dies will er überwinden, deshalb hofft er darauf, dass keine Spinnen an der Leiter sind. Denn er hat auch davor Angst. Das war ein ziemlich albernes Promo von Arthur. Der scheint jetzt irgendwie, in so ein Gimmick reingeschrieben zu werden, dass er sozusagen absoluter Volltrottel und irgendwie geisteskrank und schizophren und was auch alles ist. Das Einzige, was ich lustig fand an dem Promo, ist, als er dann anfing, und hoffentlich sind keine Spinnen auf der Leiter. Ich fand das alles ziemlich Ich dachte, das Gimmick sollte erst sein, er hat Höhenangst. Und kennt nicht das richtige Wort für Höhenangst. Dann sagt er aber irgendwie diese andere Angst, diese andere Phobie. Und dann sagt er statt Höhenangst, vielleicht sind ja Spinnen auf der Leiter. Das fand ich dann ganz witzig. Alles andere fand ich Morgs. Und dann spricht er noch über die Verschwörung gegen ihn. Aber wird trotzdem gewinnen. Alex Riley stürmt zum Ring und geht direkt auf The Miz los, der aber sofort flüchtet. Anschließend für Berto Del Rio in die Halle. Er fragt sich, was das Ganze überhaupt soll. Er besiegt Ray und wurde Number One Contender. Und jetzt ist er diesmal nicht mehr, da John Cena wohl Angst vor Del Rio hat. Daher muss er wohl das Money in the Bank Match gewinnen, denn das ist sein Schicksal. Eigentlich war es falsch, dass Artruse sich nicht beschwert hat, weil Artruse hat ja das letzte Mal Cena klar gepinnt und der hätte eigentlich automatisch Number One Contender sein sollen. Das hat er aber erwähnt, der hat ja auch wieder gegen Verschwörung geredet und er hat auch erwähnt, dass er Cena, glaube ich, besiegt hat. Das liegt vielleicht an Senior Jimmy. Der anonyme General Manager setzt ein Six-Man-Tag-Team-Match der Money in the Bank-Teilnehmer an. Das geht etwa 10 Minuten. Ex-Riley, Kofi Kingston und Evan Bourne können hier Jack Swagger, The Miz und R-Truth durch den Inverted DDT von Riley an Swagger besiegen. Das war ein schönes TV-Match und direkt danach als... Hattest du auch den Eindruck, dass bei Riley die Reaktionen weniger waren als in den Wochen davor? Das liegt auch immer so ein bisschen am Publikum, aber Riley wird immer noch sehr gut bejubelt. So, und direkt nachdem Riley den DDT zum Sieg gezeigt hat... Hör bloß auf. Und wieder steht... Das wäre ja auch blöd, ne? Wenn jetzt 25 Minuten Aufnahmen einfach weg wären. Und direkt als Riley wieder steht, wird ihm von Miss das Skull Crushing Finale. Was heißt das eigentlich übersetzt? Skull, was ist genau das? Ist das Skull Kiefer? Heißt es? Ist das Kiefer? Nein. Skull ist der Totenkopf, der Schädel. Okay. Also der Schädel. Crushing heißt ja zerschmettern. Ja. Und Finale ist halt Finale. Das Schädel zertrümmernde Finale. Ob Carsten Schäfer aktuell das als das Schädel zertrümmernde Finale bezeichnet, den Move? Das könnte ich mir ehrlich gesagt oder sogar recht gut oder vorstellen. Die Bewegung? Das heißt ja nicht Move, heißt vorstellen. Die Bewegung. Das könnte ich mir recht gut vorstellen, weil das passt irgendwie so sehr schön. Das sollten wir jetzt auch machen, das schädeltrümmernde Finale. Nein. Jetzt zeigt er gegen Riley und Alberto Del Rio kommt dann auch noch zum Ring und dann nimmt er sich eine Leiter, macht alle damit fertig und schmeißt sie dann raus auf. Ich weiß nicht mehr. The Miz. Ja, genau. The Miz und stellt sich dann unter den Koffer mit einer Sieggeste und zeigt dann auch mal nach oben. Das fand ich sehr gut. Und es wurde laut Del Rio gerufen. Hast du was gehört, ob The Miz sich dabei verletzt hat, weil er wirklich an seinen Arm gegriffen hat? Das sah sehr echt aus. Oder ob das jetzt sozusagen Selling war? Ich gehe nicht davon aus, dass was Dramatisches war. Das war halt einfach mal Chris und Leiter gegen Arm, aber Gott. Das ist ja nicht passiert gleich irgendwas auch von Gebrauch. Nein, aber das ist ja so. Also mir passiert es nicht so oft, deshalb, ich kann mich nicht mehr daran erinnern und es ist doch passiert. Das ist ja jetzt auch nicht die teuerste Leiter. Das ist ja so eine billig hergestellte Leiter. Ich meine, wenn ihr die gegen Arm, okay, das tut vielleicht eine Stunde lang weh oder so, aber das ist ja jetzt nichts Dramatisches. Achso, das machst du auch öfter zu Hause. Ja, gut. Handicap-Match. The Big Show vs. Dolph Ziggler und Drew McIntyre endet im Double Countdown nach zwei Minuten. Warum eigentlich zwei Handicaps-Match in einer Show? Weil das so festgesetzt wurde. Welches war das jetzt? Welches Handicap-Match? Big Show gegen Ziggler und McIntyre. Hast du schon das Segment erzählt, wo Mark Henry reingerannt kommt? Oder kommt das jetzt? Nach dem Match entsteht ein kurzer Brawl zwischen Big Show und Drew McIntyre. Big Show will mit einem Chokeslam den Schotten von der Stage werfen, als plötzlich Mark Henry Big Show mit einem Spear, das war eigentlich eher so ein von der Stage Schubsen. Ein Bodycheck. Ja, von der Stage befördert. Drew landet irgendwo nirgendwo. Drew landet, glaube ich, noch auf der Stage. Ich meine nicht, dass der mit runtergefallen ist. Der ist mit runtergefallen, nur ein bisschen weiter rechts zur Seite. Also er war nicht auf dieser Matte. Entweder er ist weiter rechts, fand ich. Nicht auf der Matte. Irgendwo auf der Matte. Ja, aber von der Stage aus gesehen weiter rechts. Ich meine eigentlich so, es war ja ein Chokeslam. Das sah alles sehr billig aus, muss man sagen. Ja, ja, es war ein Chokeslam und ich meine eigentlich, dass er zur anderen Seite auf die Stage gefallen ist. Das war alles sehr billig. Ja. Big Show und Henry landen auf dieser Plattform. Auf dieser... Ja, auf diesem Luftkissen. Auch, ja, ne? Das hat man sehr deutlich gesehen, dass das schön gepolstert war. Beide bleiben liegen, WWE-Mitarbeiter wollen beide Akteure helfen. Ja, das merkt man auch, als der Ref da noch drauf geht, dass das direkt runtergeht und so. Nun steht die fantastische Live-Vertragsverhandlung an. Vince McMahon ist auf dem Weg zum Ring. Mit den fantastischen Vier. Achso, nee, doch nicht. Eigentlich will er so eine Verhandlung nicht öffentlich führen, aber es geht nicht anders. Genau, und Vince kam insgesamt, glaube ich, 4-mal rein, weil die Reaktionen haben ihn nicht gereicht. Er ruft CM Punk raus, der nun auf dem Weg zum Ring ist und dabei Vince imitiert. Vince hat seinen Vertrag vor das sich. Das war auch lustig, ne? Wie CM Punk da reingelaufen ist. Sozusagen und diesen Gang von Vince McMahon imitiert hat. Fand ich sehr gut. Wie fandst du das? Ja. Vince hat seinen Vertrag vor sich liegen und darin ist bestimmt, dass das Gesicht von CM Punk auf den Sammelbechern abgebildet ist. Und einige andere Sachen. Hast du mal von diesem WWE-Eis gehört? Ja, das war super. Das war eine Referenz. Die Leute haben sich ziemlich gefreut. Das muss ganz gut gewesen sein. Das war eine Referenz an die 80er Jahre. In den 80er Jahren gab es WWE-Eissorten. Und zwar waren da die Wrestler quasi als Eis abgebildet. Das war so ein Eis am Stiel. Mit oben, das würde man sich so vorstellen wie so ein Vanilleeis, was halt links und rechts oder vorne und hinten, je nachdem von wo man guckt, so irgendwie so eine Waffel hat. Und auf dieser Waffel waren dann irgendwelche Bilder. Da war dann irgendwie, gab es von Hulk Hogan und Macho Man Randy Savage und ich glaube Hacksaw Jim Duggan. Und CM Punk hat jetzt sozusagen in Referenz, weil er ist ja auch wirklich ein Wrestling-Fan, hat dann gesagt, ich will Ice Cream. Und die Leute riefen dann die ganze Zeit auch, we want Ice Cream, we want Ice Cream. War super. Und dann hat er ja auch gesagt, und ich habe dir gerade $1 Million eingespielt mit dem Verkauf von Ice Cream. Hätte ich auch gerne, aber ich nie. Hattest du das mal? Gab es das in Deutschland? Gab es in Deutschland nicht. Ach, schade. Aber man hat bei den WWE-Shows im Fernsehen dann häufig die Leute mit dem Eis im Publikum gesehen. Hm. Bis gerade gegen irgendeine Lautstärke, glaube ich, gekommen bei dem Gerät. Da war irgendwie ja, das habe ich extra gemacht. Okay. Hin und wieder drücke ich mal drauf. Punk meint, dass dieser Vertrag We beweist... We want ice cream. Punk meint, dass dieser Vertrag beweist, dass Vince kein Vertrauen in Cena habe. We want ice Vince cream. Vince meint daraufhin, dass er nicht damit leben könnte, wenn Punk die WWE mit dem Titel verlässt. Glaubst du, dass es den Montreal Screw... Ah, das kommen wir gleich zu. CM Punk mag den Vertrag von Vince nicht und hat dabei einen eigenen Vertrag erstellt, den er auch schon unterschrieben hat. CM Punk Spaß rum und meint, die erste Bestimmung in seinem Vertrag ist, dass er Vince McMahon schubsen darf. Dies ist aber nur ein Spaß, denn die richtige erste Bestimmung lautet, dass er einen eigenen Jet bekommt. Nicht den von Vince, dieser würde stinken. Der ist abgenutzt. Einen eigenen Villa. Ja, schon stinkt. Wieder, stinkt ja weil, wegen des Atems, weil der schlechten Atem hat. Dann will CM Punk sein Gesicht auf dem Turnbuckle, auf dem Titantron, auf Messer, Gabeln, Löffeln, einfach auf alles. Dann will Cena die Ice Cream Bars zurück. Genau, davon wie könnte auch Vince profitieren und einige Millionen machen. Dann will CM Punk noch, dass Vince bei den WWE Studios anruft, denn er will CM Punk The Movie als Film ausbringen. Ein alternativer Titel wäre The Champion 2. Nein. The Chaperon 2. Lustig und erfolgreich. Im Gegensatz zum ersten Teil. Das ist natürlich Habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich sofort wieder sozusagen ein Schlag gegen Triple H, weil er da ja die Hauptrolle hatte. Ja, also gegen den, sehr gegen den, gesprochen. Ist schon, gegen den Dufus. Schon sehr interessant heutzutage. Wie übersetzt man eigentlich Dufus? Gar nicht. Dummkopf? Troll? So in der Richtung. Das ist auch schön. Ziemliches Mistwort. Das ist auch schön, dass Triple H sich als Troll beschimpfen lässt. Ja, ich weiß nicht, ob der da so einverstanden war. Es gab ja, ich habe heute noch den Anfang einer Figure 4 Daily gehört, da gab es einen interessanten, da gab es so eine Call-In-Show, wo Brian Alvarez die Leute gefragt haben, sie sollen mal anrufen und sagen, was sie denn glauben, was für ein Ende beim Money in the Bank Pay-Per-View kommt. Und einer hat, ich habe erst die ersten 20 Minuten gehört, aber einer hat ein interessantes Ende, wo Triple H eine Rolle spielt, auch gesagt. Da kommen wir dann nachher bei dem Tipp dazu. So, dann redet er dem Main-Event von der nächsten WrestleMania an mit The Rock und Cena und er will im Main-Event von WrestleMania stehen, das Match, das könnte ja noch stattfinden, der Spaß, aber halt nicht im Main-Event. Punk weist darauf hin, dass Dwayne The Rock ist und einige ihn möglicherweise nur aus schlechten Disney-Filmen kennen, beziehungsweise wenn halt einige diese schlechten Disney-Filme nicht geguckt haben, Dwayne ist The Rock. Und am Anfang übrigens, wo du gerade Dwayne und The Rock sagst, am Anfang hat Vince McMahon gesagt, CM Punk oder darf ich dich auch Phil nennen? Das wusste ich gar nicht. Der muss im echten Leben irgendwie Phil irgendwas heißen. Es ist ja weder C, M, das P. Also CM Punk muss ein absoluter Fantasiename sein. Ja, klar. Ja, das CM hätte ja auch jetzt für irgendwie Initialen Christopher, ja, Michael oder so sein können. Ne? Für einen normalen Namen. Das Punk wohl eher nicht. Vince hat früher in einem Segment, vorher in einem Segment auch noch den Namen von Punk nicht richtig ausgesprochen bekommen erst, ne? Und da hat er genau. auch noch ganz gut drauf reagiert. Genau. Ja, da hat er kein Problem. Wenn er irgendwie sich im Text verhaspelt, da hat er die Routine, dann da reagiert er einfach drauf. Sofort. Der Typ ist super. Ja, er hat das halt seit 20 Jahren jetzt gemacht. Und zum Schluss will CM Punk eine Entschuldigung von Vince McMahon und Vince sei ein Heuchler und er ist der größte Tyrann, den er je getroffen hat. Den größten Bully überhaupt. Genau, der größte Bully und diese Anti-Bully-Kampagne, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Punk macht nun weiter, seine Freunde haben hier gearbeitet und wurden gefeuert. Es gibt dann eine Cold Cabana-Chance. Und er nannte, namentlich hat er Cold Cabana und auch diesen Luke, wie hieß Gallows. Er? Gallows genannt. Aus Straight Edge Society. Genau, das weiß ich gar nicht, wo der jetzt im Moment ist. Ich weiß, dass er in einigen Indie-Ligen ab und zu kämpft. Ich wusste gar nicht, dass der so extrem gut im Ring ist, dass der jetzt da erwähnt wird. Ja, oder ob die sich halt vielleicht auch vielleicht viele, vielleicht fehlen keiner. Nein, CM Punk soll ja so Backstage eher sehr unsympathisch sein und mit vielen Leuten ziemlich große Schwierigkeiten haben. Mhm. Und vielleicht hat er nicht mehr Freunde. Vince meint natürlich, dass sie es verdient haben. Punk meint, dass Vince verrückt sei, Leute wie Cole Cabana oder Luke Gallows zu feuern. Vince will sich aber immer noch nicht entschuldigen und CM Punk kickt den Tisch um. Vince interessiert nicht, was die Leute wollen, worauf Punk fast austickt und meint, dass genau das sein Problem sei. Hier weil ist die Leute CM schänden, die Leute schänden halt, we want Ice Cream. Nee, Cole Cabana schänden die. Oder und Vince meint dann in Richtung des Publikums, was meint er genau? Er hat da ja immer so einen... I don't care what you want. Ja. War das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war etwas extremer ausgedrückt. Auf jeden Fall auch super, wie er da reagiert hat. Und Punk meinte dann halt, dass das Problem sei. An der Stelle ist hier ein Punk absolutes Babyface. Ja, Punk meinte das auch selber. Er wäre zwar der Böse, aber es interessiert ihn halt auch, was die Leute meinen. Genau. Vielleicht ist es auch ein Problem, dass CM Punk zu gut zu den Leuten ist und ihnen alles geben will. Vince denkt nach, greift sich den Vertrag von Punk und will unterschreiben, doch plötzlich ist John Cena auf dem Weg zum Ring. Das fand ich dann etwas nervig, dass John Cena kommen muss, aber das muss... Er gehört aber hier dazu, fand ich ganz gut. Ja, war letztlich auch nicht schlecht. John Cena nennt CM Punk einen Terroristen und Punk und auch Vince würden sich wie Kinder verhalten. John Cena würde Vince auch hassen und macht sich über beide lustig. Den Hintergrund mit den Terroristen weißt du vielleicht, ne? Es gibt so eine Aussage, was... dass man mit Terroristen nicht verhandelt. Also wenn beispielsweise Terroristen Flugzeuge entführen, dann glauben die meisten Amerikaner, dann soll man trotzdem denen kein Lösegeld geben und mit denen nicht verhandeln. Und John Cena vergleicht dementsprechend CM Punk mit dem Terroristen und sagt, dem gibst du jetzt keinen Vertrag, dann würdest du dich ja mit Terroristen einlassen. Ein bisschen komisch, der Vergleich. Cena meint kurz noch, dass The Rock sagte, dass er nie mehr die WWE verlassen würde, bisher aber noch nicht hier war. Das Einzige, was gleichzeitig gibt es jetzt in dieser, das ist ganz komisch, ne? Es gibt diese Storyline und parallel gibt es diese Cena, The Rock Storyline. Ja, das ist so ein Hintergrund, aber ich finde das ganz gut, wie man dies immer wieder so ein bisschen. Ja, aber ich wollte was anderes sagen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber da gab es offensichtlich jetzt sowohl von Cena oder mindestens aber also von The Rock gab's was irgendwie auf YouTube so ein Shoot-Promo. Das habe ich auch gesehen, das war unter den Drop-Videos, aber ich habe schnell wieder weggeklickt. Die sollen sehr, sehr gut gewesen sein. Ja. Wieso hast du die weggeklickt? Ich weiß nicht, das war mir schon wieder bei The Rock. Das ist irgendwie, das war anfangs so ziemlich das gleiche, was er jedes Mal sagte. Von John Cena redet wieder Mist über mich und so. Da dachte ich, okay, da tust du jetzt nicht alles an. Wie lange ging das? 10 Minuten? 4-5 Minuten. Ach so, ja, 4-5 Minuten kann man schon mal aushalten. Gut, die Jugend von heute hat da keine Geduld mehr. Deshalb spreche ich auch so schnell, wenn ich irgendwas erzählen muss hier. In der Sendung. Und zu wenig Zeit jetzt. Wir müssen ja auch noch mal hier in die Bank tippen. Schaff ja das mal. Ja, Zeit. Warte mal. Ist schon. Oh je, es war 6 Uhr. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch das ganze Ende von die verschiedenen Varianten von Ende Cena. Von Money in the Bank. Ja, Cena, was meint denn Cena? Du liegst auf seinem Buch. Ja, das tue ich schon die ganze Zeit. Das Einzige, was CM Punk will, ist mit dem Titel die WWE zu verlassen. Er bewundert CM Punk, jedoch verlor er einiges aus den Augen. Punk fühlte sich dadurch beleidigt und ergreift wieder das Wort. Große Wrestler wie Eddie Guerrero meinten damals, dass John Cena niemals groß rauskommen würde. So ein Typ sei jetzt John Cena selber. CM Punk erinnert sich an den Entrance von WrestleMania 22, als er Teil von John Cenas Truppe war. Dort wünschte er sich eines Tages mit Cena gemeinsam im Ring zu stehen. Punk erwähnt die Mannschaft von Boston und meint, dass sie immer der Underdog seien und dies ist auch CM Punk. John Cena habe einiges aus den Augen verloren. Cena sei eine ganze Dynastie und meint dann auch noch, dass Cena die New York Yankees wären. John Cena schlägt zu und CM Punk verlässt den Ring. Auf der Entrance-Stage setzt sich CM Punk hin und hat noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Gerade als John Cena zuschlug, kam es CM Punk in den Sinn, warum er hier nicht bleiben will. Er hat einfach von allen die Schnauze voll. Das WWE-Universum soll sich vom WWE-Championship verabschieden. Es soll sich von John Cena verabschieden und es soll sich von CM Punk verabschieden. Und dann reißt er den Vertrag durch. Punk steht auf und zerreißt den Vertrag. Er brüllt, dass er woanders der beste Wrestler der Welt sein wird und verhöhnt Cena mit der You Can See Me-Geste. Und das war Raw. Eine sehr gute Raw, Also das am Anfang war schon mal sehr gut, das Promo, aber jetzt das am Ende, das ging über 20 Minuten. War super. Das war der Hammer. Von vorne bis hinten super. Also ja. Hat man wirklich die Storyline super weitergeführt. Schade, dass es halt für einen Pay-Per-View ist, der wahrscheinlich nicht so viele Buys haben wird. Ich bin mir da noch nicht mal so sicher. Ich glaube, Money in the Bank wird dieses Jahr einiges mehr haben. Also auf jeden Fall mehr als letztes Jahr, das ist klar. Aber ich glaube nicht zum Beispiel so viel wie jetzt ein SummerSlam. Wenn man das Ganze beim SummerSlam gemacht hätte, dann hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Das ist richtig. Mhm. Auf jeden Fall, SummerSlam hat generell mehr Beiß. Genau. Aber hochinteressantes Promo. Ich habe SmackDown diese Woche nicht gesehen, du auch nicht? Nein. Okay, fangen wir da gar nicht erst mit an. Ich bin ja nun am Freitagmittag schon zum Bahnhof gelaufen und SmackDown kommt ja erst freitagsabends. Ja. Heißt ja Friday Night SmackDown. Ja. Ich glaube, in Australien läuft es ein bisschen früher. Ja, genau, da ist es schon so um die Freitags irgendwie so Nachmittagszeit oder so dann. Aber das hat mit der Zeitverschiebung zu tun. So, wir fangen an zu tippen. Money in the Bank, ich habe keine wir Ahnung. Wir tippen Cena. Oh, wie tippen wir denn das überhaupt? Ja, wir tippen den Gewinner, ganz klar. Was wollen wir denn anders tippen? Lass uns mal erstmal die unwichtigen Matches tippen, das ist leicht. Ja. Die unwichtigen. Ja, Diva oder so. Divas Match oder Henry gegen Big Show oder irgendwie so. World Heavyweight Championship Match. Randy Orton gegen Christian. Möchtest du anfangen? Ist mir egal. Nö, dann fange ich an. Ich tippe natürlich Orton. Also Christian hat jetzt schon so viele. So langsam ist mal guter Match. Ich hoffe, dass er jetzt nicht schon wieder den Titel bekommt. Was tippst du jetzt? An sich würde ich Christian das durchaus, würde er das verdienen, aber. Andersrum, wenn er jetzt nochmal den Titel bekommt, heißt das, dass diese Fehde noch zigtausend Monate hingezogen wird und das möchte ich nicht, deshalb tippe ich Randy Orton. Für mich auch klar Orton. Ich glaube, als nächstes kommt Orton gegen Mark Henry. Tippen wir mal als nächstes Big Show gegen Mark Henry. Henry ist mein Tipp. Tun wir nicht. Das wäre aber gerecht. Du musst es so jetzt aber legen, dass ich bei Mark Henry gegen Big Show ersten Tipp habe, damit wir Raw, gerecht bleiben. Ja, aber ich mache hier die Reihenfolge. Ja, ist okay. Das ist wichtig. Ist okay. Raw, Money in the Bank. Oh, das ist jetzt, das ist gar nicht so schwierig zu tippen. Ja, warte. Die Teilnehmer für dich? Rey Mysterio. Gewinnt nicht. Kofi Kingston? Gewinnt auch nicht. Evan Bourne? Gewinnt auch nicht. Alberto Del Rio? Gewinnt. The Miz? Gewinnt er nicht. Alex Riley? Gewinnt er nicht. Jack Swagger? Gewinnt auch nicht. R-Truth? Gewinnt auch nicht. Also, da ist für mich klar Alberto Del Rio. Für mich auch. Der Einzige, der für mich noch am Rande eine Überraschungschance hätte, wäre vielleicht, wenn man tatsächlich sagt, Alex Riley will man pushen. Ja, aber von der Storyline ist, glaube ich, der Rio der richtige Tipp. Ja, ansonsten könnte ich mir fast noch Evan Bourne vorstellen, mal davon abgesehen, dass ich einen Title Shot, das ist, ne, ich weiß nicht, Alex Riley könnte man unter Umständen noch machen, aber nie gegen, um den Heavyweight-Titel. Alex Riley könnte unter Umständen noch. Ich fand übrigens die Geste auch von das fällt mir gerade noch so ein. Als Vince reinkam, da hatte jemand am Entrance auch so einen Zack Ryder Poster und Vince hat da so drauf gezeigt und hat so leicht mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Es gäbe eine Chance, dass jemand wie Evan Bourne gewinnt. Wenn tatsächlich das nachher so sein sollte, dass CM Punk mit dem Titel die WWE verlässt und damit der Raw Money in the Bank Winner zum ersten Mal keinen Herausforderer hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man irgendjemanden Unbekannten, so wie Evan Bourne sagt, ja, wäre zwar super für seine Karriere, hat jetzt aber wohl Pech gehabt. Das können wir mal vorstellen. Ja, das mit dem Zack Ryder Poster fand ich super von Vince. Das ist auch wieder so Sachen, die machen halt das. Ja, da weiß er schon, wie er reagieren muss. Ich gut. Ja, so, ich habe auch Alberto Del Rio, was hattest du getippt? Ja, ich habe auch Del Rio. SmackDown Money in the Bank. Daniel Bryan. Sin Cara. Kane. Wade Barrett. Sheamus. Cody Rhodes. Hugh Slater und Justin Gabriel. Slater und Gabriel werden nicht gewinnen. Schwierig. Cody Rhodes, nein, kein World Title. Kane, nein. Daniel Bryan natürlich auch nicht. Sheamus wäre schön, aber ich habe auch gelesen, ich glaube, der hat gegen Sin Cara verloren bei SmackDown. Der ist leider ziemlich weit unten momentan. So, es entscheidet sich für mich zwischen Sin Cara und Wade Barrett. Sin Cara, ich weiß nicht, ob der schon so weit ist. Nee, finde ich nicht. Nee, also theoretisch nicht. Ich weiß nicht, was die WWE da denkt. So, wenn der Rio gewinnt... Oh Gott, Wade Barrett. Ich weiß nicht. Der steht momentan nicht so weit oben, ne? Hat er den Intercontinental-Titel? Nee, hat er verloren. Ezekiel Jackson. Den hat er verloren. Was dann natürlich dafür spricht, dass er jetzt sozusagen bereit für eine Heavyweight-Fehde wäre. Da haben wir ja mal drüber gesprochen, dass er erst den IC-Titel loswerden muss, um überhaupt sozusagen um Heavyweight antreten zu können. Dieser bunte Money in the Bank-Koffer, der würde gut zu seinem Körper passen. Ja, wobei, dann könnte er seinen Entrance so nicht mehr machen, ne? Nee. Da wird man sich dann irgendwas denken. Ich tippe auf Barrett. Aber ich denke, ich gehe fast mehr von Sin Cara aus. Das ist so ein Risikotipp. Ich tippe hier auch auf Risiko. Ich tippe aber ganz anders. Ich tippe auf Sheamus. Ja, das würde ich mir wünschen, aber das kommt. Also ich habe so nicht den Eindruck gehabt, weil bei diesen ganzen, jetzt bei der einen Vertragsunterzeichnung zwischen Orton und Christian kam Sheamus reingerannt und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Orton gewinnt und Orton entweder eine Fehde gegen Mark Henry oder gegen Sheamus hat oder vielleicht eine kurze gegen beide kurz hintereinander. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, deshalb tippe ich hier Sheamus. Gab es schon mal Randy Orton gegen Wade Barrett? Gab es das schon? Nee, oder? Ich glaube nicht. Kann mich nicht erinnern. Das könnte auch ganz interessant sein. Das könnte, ja. Man darf nicht vergessen, es könnte hier jetzt auch im nachher zu einer ganz ungewöhnlichen Entwicklung kommen nach dem Main Event, aber da sind wir ja noch nicht. So, ich müsste jetzt mal, wir müssen aufpassen bei dem Henry gegen Big Show, dass ich da zuerst. Ja, da kommst du zuerst, das ist gar kein Problem. Ja, machen wir weiter. Divas? Ja, warte mal eben. Der nächste Pay-Per-View ist schon SummerSlam, ne? Müsste man vom Sommer her, ja. Das ist interessant, Randy Orton gegen Wade Barrett mal was bringen da, was noch nicht so gesehen wurde, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Wobei Sheamus ist natürlich. Beides gab es schon mal beim SummerSlam. Auch im du darfst nicht vergessen, wenn du Money in the Bank gewinnst, bist du nicht automatisch der Nächste beim nächsten Pay-Per-View. Du kannst jederzeit dann den Titel gewinnen. Ist richtig. Das ist der Überraschungsfaktor, der ja eigentlich den Reiz von Money in the Bank ausmacht. Deshalb beim SummerSlam rechne ich eher mit seltsamerweise, dummerweise, leider Randy Orton gegen Mark Henry. Fände ich okay, würde ich mich sogar drauf freuen. Ich nicht. So, das Divas-Match. Kelly ist Divas-Championess, trifft auf Brie Bella und du bist dran. Quatsch. Ich bin dran. Mhm. Ja, eigentlich bin ich dran, ne? Du hast gerade Barrett zuerst getippt. Ja, dann machen wir das einmal hier. Da so. Kommen wir nur mit Big Show und so durcheinander, ne? Dann tauschen wir das einmal. Mark Henry gegen Big Show, du tippst. Ich habe ja schon Mark Henry gesagt. Und ich glaube dann Henry Orton ist die nächste Fehde. Ja. In Anbetracht dessen, dass Henry natürlich dann bei dem Titelmatch da wohl früher oder später drankommt, ist es natürlich sinnvoll, Henry gewinnen zu lassen. Mhm. Der wird momentan auch recht stark dargestellt, aber ich tippe auch Henry. Ich finde den von der Darstellung super. Das Einzige, was mich. Das hätte man früher in den 80ern, wäre er der absolute Supergegner für Hulk Hogan gewesen. Mhm. So hat man damals so Leute wie Andre the Giant, King Kong Bundy, diesen Akeem the Dream, One-Man-Gang war der ja dann. So hat man immer die Monster, die gegen Hulk Hogan verloren hat, aufgebaut. Das einzige Problem ist halt, dass er auch noch im Ring dann gegen jemanden kämpfen muss. Und das ist das, was er am wenigsten kann. Aber so diese ja, Image, auch die Videos sagen, dazu. Ich muss sagen, also gegen Randy Orton, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Das Match ist früher, so, das früher, früher Match, war das Match ja ist so, furchtbar, das Drumherum wird super. Früher war das ja so, da konnten auch so Matches ankündigen, die nicht viel versprochen haben, durchaus gut werden. Ich meine so, Hulk Hogan, Andre the Giant, das ist ja ein Beispiel. Das war aber kein gutes Match. Nee, aber trotzdem. Da war das Drumherum super, ja. Das Match war Murks. Die haben allein auch, 5 Minuten da, 5 Minuten hat Andre the Giant gegen Hulk Hogan Bearhart gezeigt. Ja, ich weiß wohl. Ich habe mir das auch schon einige Mal angeguckt. Ja, und, das macht es auch nicht besser, ne, wenn man es öfter guckt. Nee, aber früher war das eher so, dass man so einen Giganten aufbauen kann und den auch gerne in Steel Match, ohne dass da irgendwie so. Ich fand das damals, als das war WrestleMania 3, war die einzige WrestleMania, die ich wirklich live gesehen habe. Die wurde live auf Sky übertragen. Da gab es noch diese 15 Minuten Intermission. Da war wirklich mitten in der Show auf einmal 15 Minuten Pause, hat Sky die ganze Zeit Werbe-Jingles gezeigt. Und das war das Einzige, was ich live gesehen habe. Und da, Sky hat tatsächlich im frei empfangbaren Fernsehen, hat Sky, das war damals noch der Sky Sports, der nicht wie Premiere, die gab es damals noch gar nicht in Europa, diese ganzen Pay-Geschichten. Premiere und so gab es da auch noch nicht. Und habe ich live gesehen und als ich das live gesehen habe, fand ich das richtig toll. Auch das Match. Mhm. Und das lag, da gab es auch noch nicht Internet so in dem Maße und da wusste ich auch noch gar nicht, was jetzt wie ist und nee, genau, deshalb kann man ja sowas nicht mehr machen. So. Genau. Weil heute, früher... Man weiß einfach, zu viel. Ja, genau. Das Problem ist, Das ist auch irgendwie, teilweise ist nicht so wirklich schön. Genau. Früher ist halt, wenn man so einen Giganten aufgebaut hat, muss das Match nicht 5 Sterne sein. Da kann man das halt einfach als Giganten darstellen. Das funktioniert heute halt nicht mehr ganz. Also ich kann mich noch genau an die Szenen erinnern, als zum Beispiel für WrestleMania 2 Hulk Hogan gegen King Kong Bundy aufgebaut wurde. Und in der Weekly davor Hulk Hogan im Ring angegriffen worden ist von Big John Studd, Bobby the Brain Heenan und King Kong Bundy. Und wie dann Hulk Hogan auf dem Boden lag und Big John Studd ihn so an den Füßen festgehalten hat und King Kong Bundy immer in die Seile und dann seinen Splash auf ihn drauf. Und dann dachte ich, da war ich ja auch wirklich Hulk Hogan-Fan, und da dachte ich wirklich die ganze Zeit, warum kommt da jetzt von hinten keiner, da muss doch jetzt mal jemand zur Hilfe kommen. Da wusste ich dann natürlich alles nicht und... Das haben die ja auch gut gespielt, weil in dem Kampf dann selber bei WrestleMania 2 hat er dann wegen dieser Attacke ja gebrochene Rippen angeblich gehabt und wirklich so einen Verband um den Rippen, die dann King Kong Bundy ihm auch noch abgerissen hat, um ihn damit da im Käfig zu fesseln. Das war super. Aber jetzt, wenn ich mir das heute angucke, die Matches, muss ich natürlich sagen, hey Witzka, sind das mit die schlechtesten WrestleMania Main Event Matches, die es gibt. Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass man heute wieder weniger weiß und am besten so gar nicht. Hm? Wenn man gar nichts Backstage hört, dann wäre so ein WrestleMania natürlich auch viel, viel interessanter. Also für diese ganzen normalen Fans, die halt nicht die Webseiten lesen und die Podcasts hören, die nur Fernsehen gucken, die haben natürlich das Hintergrundwissen auch nicht. Da muss man auch wissen, die werden jetzt auch diese Fehde zwischen, die werden dann wiederum den Nachteil haben, dass sie diese Fehde zwischen CM Punk und John Cena nicht so gut finden werden wie wir. Hm. weil die gar nicht verstehen, was der Hintergrund ist, weil die diese ganzen Hintergrundwissen nicht haben. Und die sozusagen die erste Fernsehquote jetzt nach dem Beginn der Fehde, die war ja wohl auch katastrophal schlecht, ne? Da hatte wohl Raw, glaube ich, nur 2,6. Ja, das lag aber doch an diesem Feiertag. Das war die Sendung danach. Danach gab es schon eine Sendung. Am 4. war der Feiertag. Und jetzt diese Sendung, die wir heute besprochen haben, die am 11. ausgestrahlt worden ist, wo eigentlich alle wieder da waren und die Leute auch jetzt 2 Wochen der Fehde kannten, also wussten, dass die Fehde kommt, die hatte wohl nur 2,6. Das macht sonst Smackdown. Die Leute im Hintergrund, die machen sich jetzt schon Sorgen und einige streuen schon das Gerücht, oh, CM Punk bringt doch keine Einschaltquote. Wobei das Segment hatte immer noch die höchste Einschaltquote von der ganzen Sendung. Es waren ganz viele andere Segmente, ja, die ganz schlecht waren. Das ist halt der Main Event, das ist ja generell so. Mhm. Komisch. So, wo waren wir beim Tippen? Ja. 18 Uhr, wir müssen mal sagen, so langsam. Wir kommen ja eigentlich gar nicht mehr in diesen Ergebnissen vorbei, das funktioniert ja irgendwie gar nicht. So, Divas Match, Kelly gegen Brie Bella und ich tippe darauf, dass Kelly den Titel behält. Die ist da mal so fröhlich mit, das gönne ich dir auch sogar. Tippe ich auch, vielleicht isst sie dann ja nach einem Monat auch mal wieder ein Brötchen. Aber nur ein Brötchen. Ja, das muss auch reichen. So, und dann darfst du beim Main Event anfangen, um den WWE-Titel von John Cena gegen CM Punk. Also wir tippen jetzt für den Main-Event nur den Sieger und wir machen dann mal nochmal einen Sondertipp, dass wir sagen, was passiert nach dem Main-Event. Nein, wir tippen einfach nur den Sieger. Genau, aber dann erzählen wir nochmal, sprechen nochmal, ohne dass das zum Tipp dazu wäre. Ja, wir tippen den Sieger, wie das bei also ich tippe, dass das Match, ich mache den Risikotipp und tippe darauf, dass CM Punk das Match gewinnt. Ich glaube aber, dass danach dann noch was passiert. So, wir haben ja hier schon einen Unterschied, Sheamus und Barrett. Haben wir sonst alles gleich? Ich tippe auf John Cena. Ist auch ein ziemlicher Risikotyp. Nee. Ich hätte jetzt normalerweise auch auf Punk. Und ich hoffe das auch ganz stark, aber ich tippe auf Cena. Ich glaube fast, dass sie da wieder so einen Mist machen, wie die das auch schon mit Artruf sind. So ein super, super Cena-Gimmick-mäßiges. Ich hoffe es natürlich. Also nicht, es gibt jetzt verschiedene Varianten. Das eine ist, viele, die jetzt bei dieser Call-In-Show, da war ich jetzt bei dem vierten Anrufer und 3 von den 4 Anrufern haben gesagt, Cena gewinnt. Mhm. Und einige von denen haben aber gesagt, das geht jetzt so in die Richtung vom Montreal Screwjob. Mhm. Das heißt, Vince McMahon kommt dann irgendwie dazu und eigentlich hat CM Punk fast gewonnen. Dann nimmt Cena ihn aber irgendwie in den SDF und dann wird die Glocke früher, bevor CM Punk tatsächlich austappt, einfach von Vince geläutet oder er lässt sie einfach läuten. Das fände ich ziemlich blöd, wenn die den Montreal Screwjob einfach nochmal wiederholen. Also viele sagen, dann wäre es auch interessant, ob danach dann halt ein Heel-Turn von Cena kommt. Das ist jetzt übrigens auch wieder so eine Internetsache. Wenn man jetzt sowas machen würde und niemand das wüsste, dann wäre das natürlich viel, viel besser. Dann würde es genau. Ja, ich fände es eigentlich furchtbar. Die andere Variante ist, CM Punk gewinnt und dann kommt halt ein Money in the Bank Winner, wie zum Beispiel Alberto Del Rio, gewinnt den fordert ihn dann raus, gewinnt dann den Titel und dann gibt es Alberto Del Rio gegen Cena um SummerSlam. Das könnte sein, das könnte ich mir ein bisschen vorstellen. Und dann sagen einige noch, es kann auch so eine ganz wilde Variante sein, dass CM Punk gewinnt, dann kommt Alberto Del Rio raus, fordert ihn heraus, verliert aber gegen CM Punk, dann kommt der Money in the Bank Winner von SmackDown raus, fordert CM Punk raus, und verliert eventuell sogar auch. Das wäre Overkill. Und dann, pass auf, und dann kommt Vince McMahon raus und sagt, du hast zwar gekündigt, aber bis 0 Uhr stehst du noch bei mir unter Vertrag. Ich habe jetzt noch einen weiteren Herausforderer für dich. Und dann schickt er, und das war so ein bisschen die Variante auch, die in diesem Podcast berichtet ist, und dann schickt er Triple H raus. Und dann gewinnt Triple H quasi den Titel von CM Punk und dann gibt es so eine Fehde Triple H gegen Alberto Del Rio vielleicht. Ja, wenn man das alles bringen würde, wäre es Overkill-mäßig. Also das wäre nicht so... Na, es ist, wie man es präsentiert. Genau. Wenn man sich Zeit lässt, könnte es sehr gut werden. Glaubst du denn, dass... Du tippst ja, dass John Cena gewinnt. Glaubst du denn, dass er mit Hilfe von jemandem gewinnt? Glaubst du, dass er klar gewinnt? Glaubst du, dass irgendwas Besonderes passiert? Oder ist einfach nur Attitude Adjustment und das war's? Ich habe die Befürchtung, dass es ein relativ normales Match wird. Ich habe die Befürchtung. Ich hoffe es natürlich nicht. Das wäre ja blöd, ne? Ja, ja. Da würden die ganzen Erwartungen... Also wenn einfach Cena gewinnt und dann CM Punk jetzt dann 4 Monate weg ist, ja, dann war es irgendwie doch... Ich habe die Befürchtung, aber ich hoffe es natürlich nicht. Das kann natürlich passieren, wenn die jetzt tatsächlich in Panik verfallen und sagen, die Einschaltquoten sind sowieso so schlecht, CM Punk bringt uns nichts, den lassen wir einfach nochmal verlieren und dann schicken wir ihn nach Hause und dann machen wir wieder unseren normalen John Cena ist der Superman-Storyline und lassen ihn dann bis, was weiß ich, bis Ende des Jahres gegen Alberto Del Rio fäden. Könnte ja sein. Das fände ich eine große Enttäuschung. Hier auch nochmal das Beispiel. Ohne Internet wäre alles schöner. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, nicht insgesamt, aber wenn man diese Gerüchte nicht wüsste. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht wüsste, okay, Triple H könnte kommen, und wenn das dann einfach überraschend käme, da würden nicht viele Leute mit rechnen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit dem Gucken von dem Pay-Per-View mache. Weil ich habe am Dienstag und Mittwoch eigentlich Dienstreise. Hier, Montag und Dienstag bin ich noch hier, da kann ich den dann gucken und am Mittwoch bin ich dann ja weg. Das heißt, wir können den Pay-Per-View erst recht spät besprechen. Also ich werde ihn aufnehmen, auf jeden Fall den Pay-Per-View, und werde ihn dann entweder Montagabend gucken, wenn ich pünktlich von der Arbeit nach Hause komme. Oder sonst halt erst irgendwann ab Donnerstag, wenn ich wieder zurück bin. Ja, erzähl mal jetzt genau um, also Dropkick Drama geht jetzt in eine Sommerpause. Von wann bis wann ist denn die Sommerpause? Die Sommerpause geht bis Sonntag, dem 31., dann kommen wir wieder. An dem Sonntag kommt ihr aber erst zurück? Ja. Aber die Uhrzeit wann, weißt du noch nicht? Weiß ich nicht genau. Und da du ja dann auch wahrscheinlich nichts gucken kannst, oder habt ihr da Sky im Urlaubsort? Nein. Das heißt, dann wirst du auch nicht sehen können? Nein. Habt ihr denn Internet, wie hast du das geplant? Habt ihr denn soweit fürs iPhone beispielsweise oder iPad soweit Internet, dass du die Podcasts dir anhören kannst, dass du über die Podcasts auf dem Laufenden bleibst, oder wirst du sagen, das will ich alles im Urlaub gar nicht? Eigentlich möchte ich das. Wir sind da momentan noch am Verhandeln darüber. Unter Umständen haben wir Internet, ja. Nimmst du ein Notebook mit? Weil ich bin mir ganz sicher, dass es da irgendwo an dem Urlaubsort irgendein Café gibt oder so, wo es freien Internetzugang gibt. Ich möchte es eigentlich ganz gerne mitnehmen, ja. Ach so, das wird noch verhandelt, ob du es darfst. Nee, das wird nicht verhandelt. Das nehme ich eigentlich direkt mit. Da brauche ich auch gar nicht verhandeln drüber, während da sehe ich jetzt keinen Grund drüber zu verhandeln. Versuchst du dann übers Notebook dir die Sendung anzugucken, oder würdest du dann nur die Podcasts über die Sendung, damit du auf dem Laufenden bist, dir anhören? Also wenn es entsprechende Internetquellen gibt, die da nicht zu langsam sind, könnte man drüber nachdenken, Wrestling zu gucken, denn als Wrestling-Fan gehört auch sowas eigentlich für mich dazu, zum Urlaub. Sehe ich genauso. Ja. Ich habe ja, ich fahre ja nicht oft im Urlaub, als ich das letzte Mal auf Borkum war, habe ich ja mal meinen Urlaubshotel danach ausgesucht, dass das möglich ist. Ja, ich weiß, es ist halt so als so muss man so muss man das als Wrestling-Fan, glaube ich, auch halten. Das klingt für manche Leute vielleicht ein bisschen komisch, aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Nee. Naja, auf jeden Fall auf Okay, das heißt, Money am 31. Darauf, jetzt wollte ich ja eigentlich darauf hinaus, am 31. kommt ihr zurück, du weißt aber noch nicht wann. Nee, also. Das heißt, wir werden am 31. dann wahrscheinlich keine Aufnahme machen, oder doch? Wir könnten vielleicht, also ich bin davon überzeugt, also, dass wir irgendwie um 10 oder so losfahren. Also wir könnten irgendwie um 18 Uhr könnten wir aufnehmen, theoretisch. Das ist ein bisschen spät. Ich weiß nicht, was... 17, also, es ist deine Sache, also wenn es theoretisch... Ich habe jetzt keinen Kalender hier. Das kommt drauf an, was dann am 1. August bei mir ansteht. Wenn ich dann am nächsten Tag irgendwas früh und anstrengendes für die Arbeit habe, was ich abends dann noch vorbereiten muss, dann nicht. Außerdem hängt es auch davon ab, ob du überhaupt irgendwas hast, worüber wir sprechen können. Ja, Money in the Bank haben wir ja sowieso vor. Und natürlich den großen, natürlich wartet die Dropkick Drama Welt auf den großen Urlaubsbericht. Ja, klar. Ja, klar. Naja, auf jeden Fall. Das heißt, wir machen das mal folgendermaßen. Du wirst dich mal am 31., wenn ihr zurück seid, per E-Mail bei mir melden. Du schickst sie dann auch pünktlich ab. Und dann dann schickst du mir eine Mail, ob und wenn ja, wann du für eine Aufnahme bereit wärst, und dann antworte ich auf die Mail, ob ich zu der Zeit auch aufnehmen kann. Ja. Okay. Also aber mindestens bis zum 31. gibt es eine Sommerpause, und es könnte sogar sein, dass diese Sommerpause, was ist dann der nächste Sonntag, der 7. August? Müsste dann. 6., 7., ja. Hm? Es könnte auch sein, dass es erst am 7. August die nächste Ausgabe gibt. Ja, ansonsten könnte... Gibt es eine Empfehlung, was die Menschen bis dahin machen sollen? Wenn ich hab einen YouTube-Kanal, da kann ich mal besuchen, hast da gibt es Videos. Hast du wirklich einen YouTube-Kanal? Ja. Was stellst du da an? Nimmst du Videos von dir selber auf? Nein, so schlimm bin ich nicht. Was ist da denn drauf? Es gibt da, das habe ich jetzt neu begonnen, Let's Plays. Das ist, wenn man sich vor Spiele setzt, das spielt, aufnimmt und kommentiert. Nee, ne? Doch. Ist das nicht das, was Mira mal erzählt hat? Ja. Da machst du jetzt auch mit? Jetzt wird ja schon wieder... Wir bekommen jetzt einen Gast, ja? Also, wir wollten gerade Let's Plays besprechen. Ja, okay, da bin ich mit dabei. Wir jetzt, sind ja alle gleich jetzt haben wir noch, leicht verrückt. Jetzt haben wir noch einen Studiogast. Stell dich nochmal vor, lieber Studiogast. Wer bist du denn? Ja, wer wohl? Wie heißt du denn? Mira. Und du hast ja auch einen bekannten Podcast. Wie heißt der denn? Da, voll bekannt hier. Music Times. Danke. Wie ist die Webadresse von Music Times, wo man die aktuelle Ausgabe sich runterladen kann? Oh, das wissen wir alle schon gar nicht mehr. Also das hat man sicherlich gut verstanden. Und die Fans werden jetzt alle auf die Seite gehen. Mirko hat gerade gesagt, er hat einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem Wrestling-Blog. Ja. Ja, so heißt der. Auf dem er Let's Plays macht. Erklär mal, was Let's Plays ist. Ich will bezahlen. Alte Menschen wie ich verstehen das nicht. Ich will bezahlen, ja. Erzähl. Let's Playchen, also, wie soll man erklären? Spiele, die man halt aufnimmt. Man kann vom Computer aufnehmen. Mit Fraps oder Camtasia Studio. Oder man kann mit einem Grabber, den kann man dann zum Beispiel an der Wii anschließen und dann an den Computer, dann kann man das... Wii ist aber blöd. Die PlayStation 3 ist natürlich besser. Ja, dann von der PlayStation 3. Also an so einer Spielebox, ja. Das, und dann auf... an hier Computer anschließen und dann... wird das der Bildschirm auf dem Computer übertragen und dann nimmt er das damit auf, also mit Fraps oder Camtasia. Und dann wird gleichzeitig, hat Mirko erzählt, auch noch das Spiel kommentiert von dem, der spielt? Ja. Er sagt dann, war gut, war nicht so gut oder jetzt mache ich das oder was ist dann der Kommentar? Ja, das hält sich so in die Richtung. Blub, blub, blub, Hermine, blub, blub. Und wie lang, und wie lang ist dann so eine YouTube-Aufnahme? YouTube hat generell ein Videolimit von 15 Minuten pro Video. Das heißt, ich mache so circa 10 bis 12 Minuten pro Video. Sag mal zwei Beispiele, was für typische Spiele man Minecraft. Macht. Minecraft. Minecraft ist ein Spiel, ein Sandkastenspiel. Alles, was man sieht, kann man abbauen und wieder anbauen. Okay. Also es gibt generell von fast allen Spielen auf YouTube Let's Plays, aber vor allem natürlich auch amerikanische. Sind das Spiele, die man als auf dem PC sich kauft, so diese teuren Spiele, oder sind das irgendwelche Online-Spiele wie Mafia Wars auf Facebook? Sowas doch nicht, oder? Das kenne ich jetzt auch gar nicht, ich spiele nicht so viel auf Facebook, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Ich habe ja keinen Facebook-Account, ich spiele gar nicht auf Facebook. Ich habe Facebook. Facebook ist gefährlich, da kann man zu viel über sich verraten und wenn Identitätsdiebstahl stattfindet, so wie bei mir, dann kann man da ganz viel Geld verlieren. Ja, also generell kann man sehr viel, also gibt es auch für fast alles ein Let's Play. Ich spiele momentan Harry Potter und der Halbblutprinz. Ist das jetzt ein PC-Spiel oder ist das ein Online-Spiel? PC, Konsole wäre mir zu schwer. Was ich dich noch fragen wollte, kannst du bitte für mich ein Minecraft-Let's Play machen? Bitte! Minecraft, das ist so ein Mistspiel. Das ist kein Mistspiel, das ist sehr erfolgreich. Was spielst du denn für Spiele, die du auf Let's Plays auf deinem YouTube-Channel veröffentlichst? Gar nichts. Weil ich dieses Frister von 1999, das Frapster. Ja, da wirst du nichts mehr. Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Welches hast du? Ich habe Version 3, irgendwas. Und welche Version hast du? Nee, gar nicht alt, ich weiß gar nicht, welche Version. So eine Freeware-Version von 1,9. Die sieht so vom Look her, sieht die aus, als wäre die aus den 80er Jahren. Ja. Die kann das auch gar nicht Ton aufnehmen. Die kann die auch nicht. Ich habe auch erst gedacht, du nimmst die ohne Ton aus, nur mit Ton, was von dem Spiel kommt. Weil du erst so ruhig warst. Professionell. Mirko ist immer sehr ruhig. Mirko ist ja sehr schüchtern und zurückhaltend. Nee, es gab da so ein Intro, auch in der Schule. Deshalb hat er auch so schlechte Noten. Wollen wir nicht eigentlich noch die Noten gemeinsam von Mirko besprechen? Ja, würde ich ganz gerne. Willst du auch mit? Also, das war Dropkick Drama 144. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und das war's. Nein! Oh ja, nein. Und das Gewinnspiel, das läuft auch noch bis 31. Und bei der, wenn wir dann... Ja, wer will ein Autogramm von dem da? Von dem war. Du musst da jetzt nicht hinzeigen, Mira, aber wir nehmen das gar nicht auf Video auf. Das kann man auf der Tonaufnahme also gar nicht sehen. Bis zum 31. läuft das Gewinnspiel noch. Ihr könnt tippen meinen Notendurchschnitt und dann wird das ausgewertet. Und der Gewinner bekommt all den Spaß, den ich da reingeschrieben habe, zugeschickt. Das war's. Thomas sagt deinen letzten Worte. Und ihr könnt Mirko noch euer Beileid für das schlechte Zeugnis aussprechen. Thomas, bitte dein... Ich spreche jetzt meine letzten Worte. Palim, palim.